Alles hat man damals uns versprochen, vor 3 Jahren nach der letzten Wahl. Für die Rente neue Normen, Bildungs- und Finanzreformen und ein besseres Führungspersonal. Ziehen wir von alledem die Lanzen, sehen wir, die Lage ist fatal. Schall und Rauch blieb das Erneuern und die Senkung unserer Steuern und die Preise stiegen maximal. Wir wählen CDU, CDU, wähl auch du, CDU. Ich weiß längst schon, was ich tu, was denn sonst, CDU. Sekretäre gingen und Minister, einer nach dem anderen nahm den Hut. Nach dem Rücktritt von Herrn Möller lief das Karussell noch schneller. Schiller zog den Schluss, das geht nicht gut. Bald schon können wir uns neu entscheiden, wer in Zukunft uns regieren wird. Wir holen jetzt die Mannschaft ran, auf die man sich verlassen kann, die uns in eine sichere Zukunft führt. Wir wählen CDU, CDU, wer auch du, CDU. Ich weiß längst schon, was ich tu, was denn sonst, CDU. CDU, CDU, wer auch du, CDU. Ich weiß längst schon, was ich tu, was denn sonst, CDU. Das war das falsche Mikro. Hier ist der einzige. Verdammt, das ist so ungewohnt. Ist alles kaputt. Der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Doppelmoral. Ihr kennt das. Endicast Folge Nummer, Jubiläumsausgabe Folge Nummer 37. Dennis Mord ist da. Hallo. Und ich, Renke Boom, bin auch hier. Ne? Was einmal mit Profis. Ja, es ist alles fürchterlich. Wir müssen das mal kurz. Ach Gott, oh Gott. Ja, schön. Erstmal guten Abend. Hast du mein offen? Ja, ich hatte deinen offen. Deswegen, man hat es irgendwie halb gehört. Ja, ja, weil ich bin halt sonst links und du. Ach so, halt, ja, wir haben ja umgesteckt. Also, ja. Fangen wir doch mal damit an. Unser Mischpult gibt so langsam den Geist auf. Der erste Zug ist kaputt. Zu nach 2 Jahren, um das mal hier so unterschwellig zu reinzuwerfen. Ja, Hust Geburtstag, Hust bald, also Päckchen, Pakete, Geld, Geschenke. Und der erste Zug ist kaputt. Jetzt bin ich auf dem 3. gewesen. Ich habe einfach nur mich links halt, also den linken Knopf gedrückt, um den Mute wegzumachen. Ihr wisst schon. Und dann war hier alles ganz fürchterlich. Und auf einmal habe ich geredet, aber man hat mich nicht verstanden. Fürchterlich. So. Guten Abend, Dennis. Moin, moin. Ist ja schon wieder was her? Ja, fast 2 Monate? Nee. Nee, einen Monat. Ein Monat. Ein Monat, ja. Ja, man kommt zu nix. Man kommt zu nix. Das ist fürchterlich. Wir haben aber einige große, große Ankündigungen, an denen wir uns dann messen lassen und grandios scheitern werden, so wie immer. Ja. Erstmal, Cornelis ist heute nicht da. Das hat Gründe. Nee, der hat irgendwie jetzt viel um die Ohren gehabt mit Erstsemestertage wieder, bla, und dann war ihm das ja noch ein ganz junger Student. Und dann habe ich ihm natürlich, er hat wieder mal Erstsemestertage gemacht, er fängt jedes Semester ein neues Studium an. Und dann habe ich auch noch verpeilt, ihm früh genug zu schreiben, und jetzt ist irgendwie alles konfus, aber er wird bald wieder da sein, er lässt schön grüßen. Und also einen Monat her, wir wollten ja schon wieder öfter senden, Dennis. Ja. Machen wir jetzt auch. Genau. Wir haben uns nämlich ein bisschen was überlegt. Aber erstmal danken wir fürs viele Flattern im September bei der einen Folge, die wir hatten. Genau. Das ist immer schön. Und das wird dann wahrscheinlich dann bald in ein neues Audio. Und das sorgt doch immer schön für inneren moralischen Rechtfertigungsdruck, doch jetzt mal wieder eine neue Sendung zu machen. Ernsthaft? Findest du nicht? Nö. Da sind doch Leute, die warten, möchten. Ich merke von den Leuten ja nichts. Aber die schreiben doch manchmal. Naja. Also bisher hat keiner geschrieben, also seit der letzten Folge hat keiner eine neue Folge eingefordert. Ja, nun komm mal ganz ruhig hier. Ne? Das liegt ja auch daran, dass wir, also man muss ja auch ein bisschen Fahrt aufnehmen, damit auch Leute wieder da sind, die sich dann wundern. Also jetzt ist es ja sozusagen, wundert man sich ja nicht, wenn etwas, das unregelmäßig kommt, schon wieder unregelmäßig kommt, verstehst du? Naja, hatten wir ja immer gesagt, wir sind ein zweiwöchentlicher Podcast. Genau. Und wir haben letztes Jahr die Quote so knapp geschafft, weil wir einfach im letzten Monat einfach wieder eine Woche, einfach einmal in der Woche gepowert haben. Ja, genau. Und dieses Jahr sieht es um die Quote wieder ganz schlecht aus. Ja, aber sehr schlecht. Das hat viele, viele Gründe von. Und deswegen legen wir trotzdem eine Powerphase jetzt ein und werden jetzt wöchentlich senden. Genau. Und das kommt auch mit so kleinen Änderungen im Programm daher. Also wir werden wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden. Ja. Von den Folgen her, also es gibt keine 4-Stunden-Sendungen mehr. Gab es überhaupt jemals? Ich glaube, immer 4 Stunden haben wir nicht geschafft. 3,5 hatten wir, glaube ich, mal. Ja. Aber eine 3,5 Folge müssen wir auch noch mal machen. Ja, das kann man ja immer tun, aber. Also wir wollen jetzt wöchentlich senden, dadurch wird es wahrscheinlich so kommen, dass sich die Themen ein bisschen ausdünnen und wir dann halt so 1,5 Stunden, denke ich mal, immer meinst so. Meinst du? Ja, mal schauen. Spielfilmlänge. Wir machen Spielfilmlänge. Ja, genau. Und ihr wisst ja, ne, ab 120 Minuten gibt's Aufschlag. Wegen Überlänge. Überlänge, genau. Ja. So machen wir das. Genau. Und dann haben wir hier so ein paar interne kleine Spielregeln geändert, die sollen uns aber nicht weiter interessieren. Genau, wir haben uns das jetzt eingestellt, uns gegenseitig mit Waffen hier so indirekt so. Wir brauchen noch Nerfguns. Ja, das wäre natürlich. Das ist viel besser als dieser, das haben die hier. So Elektroschock, also so bei den Wikigeeks haben wir ja die Wiimotes, ne? Ja. Ja. Schockt ihr euch gegenseitig? Nee, aber das geht. Also es gibt halt eine Taste, für die alle anderen vibrieren. Ja. So, um darauf aufmerksam zu machen, dass man jetzt mal was sagen möchte oder irgendwas abgebrannt ist oder so. Das fände ich mit Nerfguns eigentlich noch viel besser. Uns gegenseitig abschießen, ja. Ja, genau. Sollten wir einrichten. Ja, finde ich gut. Bisschen Budget haben wir ja noch aus den Fördereinnahmen. Das sollte finanzierbar sein. Ich ziehe jetzt mal eine Sache nach vorne, die ich nicht wie ich nach vorne ziehe, sondern einfach nur kopiere. Einfach damit wir es öfter gesagt haben. Ich werde Dennis mit zum Fußball nehmen. Ja, neue Rubrik, Anycast Ausblick. Ich werde Dennis mit zum Fußball nehmen. Der war nämlich offensichtlich noch nie auf einem richtigen Fußballspiel. Ich habe mal ein Spiel halb kommentiert, aber das zählt ja nicht. Was hast du denn für ein Spiel? Das wusste ich ja gar nicht. Naja, ich habe so mal Schulsport. Nee, ich meine jetzt so richtig. Nee, aber ein richtiges Spiel habe ich schon mal geguckt, und zwar die Stadtauswahl Salzgitter gegen den Eintracht Braunschweig. Nee, gegen VfL Wolfsburg. Nee, ich meine jetzt aber nicht so ein, sondern ich meine jetzt so richtig so richtig Fußball. Bundesliga-Verkehr. Ja. So. Spitzensport, wie man so schön sagt. Genau, bei der Union. Mhm. Genau, und weil ich dich ja nicht zu sehr mit zu gutem Fußball schocken möchte, gehen wir erstmal zur Union Berlin. Wir sind ja hier im Osten. Ja, wir sind ja im Osten, deshalb müssen wir da hin. Ich war übrigens schon bei der Hertha, deshalb stimmt das auch nicht ganz. Aber da muss ich halt auch nochmal hin. Und dann habe ich gedacht, nehme ich Dennis mal mit. Und er hat etwas gejammert und gemeckert, aber irgendwie habe ich ihn dann doch dazu. Naja, also mir ist bewusst, dass es Stehplätze sind. Ja. Und dann habe ich so im Kopf überschlagen, naja, so ein Spiel dauert 90 Minuten laut allgemeinen Regeln, dann kommt irgendwie 15 Minuten Halbzeit. Und ist man natürlich auch immer früher da und bleibt noch ein bisschen länger. Boah, so lange kann ich noch nicht stehen, so 4 Stunden gefühlt. Ja, nee, das hält's jetzt durch, da gibt's auch Bier. Holm im November, das ist saukalt. Das sehen wir dann. Der Witz ist, warum wir das sagen. Also wir hätten sicherlich nochmal drüber geredet und da vielleicht auch drüber geredet, dass wir das vorhaben. Ich habe aber 3 Karten gekauft, weil eigentlich noch jemand mitkommt. Ob das passiert, ist noch nicht ganz raus. Da müssen erstmal Arbeitspläne in den nächsten Wochen angeschaut werden. Das geht erst wieder irgendwie nächste Woche. Die spielen jetzt keine Rolle. Also es könnte sein, dass noch eine Karte überbleibt. Und wenn das so sein sollte, dann laden wir irgendeinen Hörer, irgendeine Hörerin ganz gerne dazu ein, mit uns doch einfach mal zum Fußball zu kommen. So ihr dann und Dennis Jammern hören. In Berlin seid, wenn ihr das möchtet. Die Karte gibt's für Umme. Da kommt ihr einfach mit, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch da quasi jetzt schon Gedanken drüber machen oder Leute irgendwie ausfindig machen in einem eurem näheren Umfeld, die vielleicht Interesse daran hätten, das zu tun. Und wer dann spielt denn jetzt eigentlich? Ich habe gar nicht gesagt. Genau, es ist der 9. November. Ja. Das ist ein Sonntag. Ach, das war das Sonntagsspiel, ja. Oder Samstag? 9. Guck mal schnell. Guck ich mal. Da muss ich mich nicht bewegen. Der 9. November ist der. Der Samstag? Samstag, ah ja, genau. Doch Samstag. Also 14 Uhr Spiel, oder? Nee, 13 Uhr. Ja. Genau, zweite Bundesliga-Spiel immer ein bisschen eher. Also hatte ich schon gesagt, ne? Um dich nicht ganz zu schocken, fangen wir erstmal mit der Klasse im Fußball an. Ja, ja, aber du hast nicht gesagt, wer spielt. Ja, der erste FC Union Berlin. Gegen? Ne? Gegen den KSC, den Karlsruher. Ach, das ist ja wirklich schlecht dann. Ja, der KSC ist? War lange Talentschmiede der Bundesliga in den 90ern. Ne? Genau, so wie Eintracht Braunschweig irgendwann in 50er Jahren mal Bundesligameister. Nein, aber da kommen echt, da kommen ganz große her. Okay. Thorsten Fink, sagt nichts. Ja, jahrelang haben wir Bayern gespielt. Aber zum Beispiel Olli Kahn. Ach, der kommt aus Karlsruhe? Der kommt aus Karlsruhe, ja. Der hat da. Genau, und ist dann von Bayern. Bayern hat mal jahrelang Shoppingtouren beim KSC gemacht, Großshoppingtouren. Das war, das muss um Anfang, Mitte der 90er gewesen sein. Ja, und dann ist der KSC auch irgendwann vor die Hunde gegangen und jetzt spielen sie halt wieder in der zweiten Liga. So halbwegs. Ja, also ich freue mich darauf. Wie gesagt, wir werden das am Ende nochmal erwähnen. Also wenn da jemand Lust drauf hat. Also es besteht sozusagen die reelle Chance, dass diese Karte nicht genutzt wird. Dann wären wir eigentlich froh, wenn wir jemanden mitnehmen, der Lust hat, da mit uns hinzugehen, als dass die Karte ihm verfällt oder wir die irgendwie auf dem Schwarzmarkt verkaufen müssen oder so. Oder gibt es einen Schwarzcard für Unionskarten? Ja, das Spiel wird wahrscheinlich ausverkauft sein. Und zwar hat mich der Saumselig, also Sebastian Fiebrich vom Textilvergehen, herzliche Grüße, ne? Kann man auch immer schön, ist ein schöner Podcast, so Union-zentrisch, also dreht sich halt, treffen sich im Wesentlichen, wenn ich es richtig verstanden habe, immer nach den Spielen von Union und Podcasten dann darüber und so die über die allgemeine Lage der Mannschaft und auch des Sports da in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der Union, also im Sinne von hier, diese Union hier? Oder wie? Du meinst, der wäre unionzentristisch? Unionzentrisch, ja, also FC Union Berlin. Ach so, ja, das wusste ich gar nicht. Ja, nee, das ist aber so. Ja, du musst halt auch mal mehr Fußball-Podcasts hören, Dennis. Genau. Ja, in Vorbereitung kannst du das ja mal tun. Ich saß ja letztens im Zug neben so einem, ich glaube, das war tatsächlich die chinesische Wettmafia, die neben mir im ICE saß. Zumindest hat er die ganze Zeit auf Tabellen auf Papier rumgeschrieben und wild Leute angerufen und Chinesisch ganz laut geschrien und Und wieso war das die Wettmafia und nicht einfach irgendwie Ein verrückter Wettmafia? Weil ich Verschwörungstheorien mag. Ah ja, ja, okay, das ist natürlich ein Grund. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, genau. Ja, und der hat mich hingewiesen, dass... Der Saumselig hat mich darauf hingewiesen, dass das Spiel wohl ausverkauft sein wird. Ich habe letzte Woche schon mal geguckt, ob es noch Karten gibt. Da waren die aber schon weg. Und habe ich gesagt, also da, wo ich gerne hin wollte eigentlich ursprünglich. Ich habe ihn dann nochmal gefragt, wo man sich dann am besten hinstellt und so. Oder welchen Block man Freiplatz beim Karten kauft. Genau. Freiplatz war, wenn wir halt dementsprechend ein bisschen eher da sind, können wir auch so richtig schöne Plätze an der Seite. Was sind schöne Plätze? Möglichst schön so, also das kommt natürlich immer drauf an, was du willst. Also wenn du Stimmung willst und das ist halt bei vielen Vereinen sind halt so die Fans in irgendeiner Kurve, genau. Und das ist quasi die Gegengrade, wo wir jetzt sind und da können wir schöne Plätze, also schöne Sichtplätze sind eigentlich immer so Höhe-Mittellinie, irgendwo nicht ganz weit unten, aber so ein bisschen hoch, damit du schönen Ausblick hast, aber dann hast du eigentlich so das ganze Feld schön im Blick. Hinterm Tor finde ich allerdings auch nicht so schlecht. Okay. Das geht auch, finde ich. Aber so Seiten, so Mittellinie, das ist eigentlich immer schon das Geilste. Genau, wenn wir mit dem Schritt eher da sind, kriegen wir das auch irgendwie geregelt. Der hat mich darauf hingewiesen, dass der KSC eine Fanfreundschaft mit Hertha hat. Und deshalb die ganzen Hertha-Fans wohl dahin gehen werden, um den KSC zu unterstützen. Das heißt, das wird eigentlich ein lokales Derby so gefühlt. Ja, so Fan-Derby. Genau, so kann man sich das dann wohl vorstellen. Ja. Oh, ob es da eine Krawall gibt? Ach, glaube ich nicht. Mal schauen. Und wenn, haben wir halt was zu erzählen. Ist ja auch nicht das Schlimmste. Opa erzählt vom Fan-Krawall. So. Habe ich jetzt noch irgendwas dazu zu sagen? Nee. Also, wie gesagt, meldet euch. Wir haben gleich übrigens noch eine Frage an euch. Da kommen wir dann aber später dazu. Ja? Und da ist dann auch wieder Mitmachen gefragt. Ernsthaft? Ja. Du hast mich nicht eingeweiht. Nee, macht auch nichts. Ja. Das, ich bin genauso informiert wie die Hörerinnen und Hörer. Das ist ja immer super. Das wird sich schön, das wird sich schön ergeben. Okay. Jedenfalls, machen wir jetzt mal die ganz große Umleitung. Ja, machen wir Umleitung, weil wir heute keine Bahnfragen haben. Ja, genau. Die fallen heute weg, weil keine da. Verzögerung im Betriebsablauf, wisst schon. Überlegt euch eine originelle Bahnverspätungsmeldung. Ja, eine kleine Bahnmeldung haben wir aber später trotzdem noch. Mhm. Egal. So, fangen Sie an, Herr Mohrhardt. Walten Sie Ihres schaurigen Amtes. Soll ich so anfangen? Ja, oder ich. Es waren ja Wahlen. Ach ja, stimmt. Ach, das war da noch. Ja. Man erinnert sich dunkel. Und das war auch ein Scheißabend, oder? So nach dem Motto, wir saßen da im Willy-Brandt-Haus. Ich habe da noch so einen Anycast Mini, den ich bisher nicht veröffentlicht habe. Oh Gott, den lässt du unveröffentlicht. Aus Gründen des Persönlichkeits... des Schutzes der Persönlichkeitsrechte. Ach, du meinst hier wegen Dings da? Nein, der hat eingewilligt. Ich meine ich. Ganz konkret. Na ey, also ich stand unter... Also erstmal müssen wir jetzt mal ein bisschen über die Wahl erzählen. Also ich hatte, um zu erklären, weshalb diese Folge so ist, wie sie ist dann, ob wir sie veröffentlichen, weiß ich nicht, aber ich hatte halt ich war erkältet, hatte 3 Ibuprofen, 600 Milligramm drin und dazu noch 4 Bier. 600 Milligramm? Ja. Die gibt es frei verkäuflich noch? 664 Milligramm ist das frei verkäuflichste. Ah. Die habe ich mir reingepfiffen, 3 Stück. 3 Stück? Ja. Alter Vater. Ich war dementsprechend ein wenig benebelt. Hab rumgeschrien und so Zeug. Ja. Und wir waren dann Wahl. Ja, also wir haben ja schon erzählt, dass wir vor der letzten Sendung sind wir ja zur Bayernwahl abgeraucht. Richtig. Das war ja noch richtig familiär da. Genau, das war ganz nett. Da waren so, wie viele Leute waren da? 100 Leute oder so? Hat mal Brandhaus unten. Alle im Foyer reingepasst. Es gab Weißbier, Brezeln. Ja. Leberwurst. Nee, es gab Leberkäse. Leberkäse im Brötchen. Leberkäse-Semmeln heißt das, glaube ich, in Bayern. Ja, hier Dings da, in der, wie heißt das berlinerisch? In der. Was? Brötchen auf berlinerisch. Schrippe. Ja. Ja. Wecken. Im Prenzlberg Wecken. Ernsthaft? Quatsch, Mann, das sagt man in Schwaben. Wollte gerade fragen. Ja, deshalb doch im Prenzlberg. Egal, jetzt komm. Ja, und dann waren wir eine Woche später dann zum Bundestagswahl da. Das war schon eine ganz andere Nummer, ja. Also das Willy-Brandt-Haus ist so eine Spitze, wo so 2 Straßen zueinander zulaufen. So ein Keil. Ein Keil, genau. Kann man sich das vorstellen. Und die eine Straße war voll gesperrt. Genau. War voll mit Großleinwand, voller Presse, voller Leute. Ich glaube, mehr Presse als Gäste, oder? Da war auch erstmal so ein riesen Eingangszelt aufgebaut. Also man kam mit da unfreundlicher Security natürlich. Ja. Genau. Und unwissender Security, wie wir später auch noch rausgefunden haben, aber das ist egal. Und wie viele Leute waren da? Was schätzt du? Ich habe keinen Überblick. 1000, 2000? Ich würde eher sagen, so um die 1000. Ja, sowas da. Also es war echt voll. Ja. Man kam noch rein, also erst wurden wir nicht reingelassen, weil da hieß es nur mit Bändchen. Nee, wir wurden nicht reingelassen, weil der offizielle Reinlass erst um 16.30 Uhr war. Nein, ich bin jetzt schon drin. Ach so. Ich bin schon auf dem Gelände, ich stehe quasi schon im Willy-Brandt-Haus und möchte ins Foyer. Ach so, genau, ins Foyer. Genau, das war, weil Bändchen, wir haben kein Bändchen. Ging dann nur mit Bändchen und Bändchen hat irgendwie nur Presse bekommen. Genau. Und wer noch? Ich hab's bis heute und nicht verstanden. Und very important people. So. Ja. So. Und dann plötzlich hieß es, alle dürfen rein. Alle dürfen rein, bis voll ist. Ja. So, das war auch was ich vorher... Genau, und dann standen wir in diesem Foyer und dann war es heiß. Ja, und dann war es irgendwie heiß und ungemütlich. Wir hätten da irgendwie noch eine Stunde rumstehen müssen, dann haben wir uns überlegt, dann gehen wir jetzt doch raus. Und draußen waren noch so Zelte aufgebaut, es gab irgendwie Bierbänke, genau, große Leinwand und so, und haben gedacht, bleiben wir halt da. Und dann sind wir da geblieben. Und dann waren wir, überraschenderweise waren wir eine Zeit lang wirklich zahlentechnisch trocken, weil wir mussten wirklich bis 18 Uhr ausharren. Und war ein ziemlich überraschtes Ergebnis. Ja, erst haben alle gejubelt beim CDU-Ball, weil alle vergessen haben, dass die CSU noch oben ist. Aber das haben sie dieses Jahr neu gemacht. Letztes Mal war es nicht. Nee, das haben die immer schon gemacht. Aber die haben im ersten Balken, den sie hochgeschoben haben, war das, glaube ich, sonst immer zusammengefasst. Ja. Und dann haben sie im zweiten Schritt, bevor sie zum nächsten Balken der SPD übergangen sind, das nochmal aufgesplittet. Ja. Das macht so und so viel CDU und so viel CSU. Genau, aber jetzt haben sie erstmal CDU reingeblendet. Genau. Und alle im Jubel. Was waren das, irgendwie 32% oder so? Und alle so, geil. Und dann plötzlich kamen die 8% CSU mit rein, oder die 7. 8 waren es, glaube ich, das kommt ungefähr hin, ja. Ja, dann SPD-Balken. Ja, der war dann nicht so erfreulich. Auch weniger erfreulich, als wir das irgendwie gedacht hatten. Ich wurde vorher noch interviewt von der Deutschen Welle. Ach, stimmt, ja. Was daraus geworden ist, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Später kam ja auch nochmal irgendwie der ZDF oder ARD. Nee, ARD? Nee, die Deutsche Welle kam ein zweites Mal bei euch? Ja, die haben noch ein zweites Mal, aber genau. Dann war irgendwie noch ZDF oder ARD, glaube ich, nochmal da. Später war noch die Heute-Show da. Nee, wir sind nicht. Ich bin nochmal von jemand anders doch. Ach, ja? Ja, ich war im Mittagsmagazin. Ernsthaft? Ja, ja. Wusste ich gar nicht. Ja. Aber die haben auch, ich habe. Ich bin ja froh, dass sie meinen Heute-Show-Ausschnitt nicht gesendet haben. Ich habe ziemlich lang erzählt und die haben im eigentlich nur das Langweiligste genommen. Du hast entweder die Revolution ausgerufen und die haben nur gesagt, SPD ist doof, rausgeschnitten was. Nee, die haben nur rausgeschnitten, dass ich gesagt habe, dass jetzt ja erstmal Angela Merkel dran ist, sich eine Mehrheit zu organisieren. Ach die so. Hat ja schließlich keine. Ja. Das kam drin. Ich habe noch danach haben sie mich noch gefragt, was sind so Bedingungen für eine Große Koalition. Dann habe ich gesagt, Große Koalition, wieso? Hä? Naja, und habe dann noch irgendwie ganz viel aufgezählt, was man denn hätte machen müssen, um egal. Wir kommen ja noch zur ganz Großen Koalition. Ja. Wir leiten ja gerade nur ein bisschen über. Was war noch schön? Das FDP-Ergebnis. Das FDP-Ergebnis, sehr schön. Das war ein Jubel. Ja, AfD war wieder so ein bisschen, die sind tatsächlich fast ins Parlament eingezogen. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Das wäre echt bitter geworden. Und irgendwie das am schlimmsten war am Abend, wenn die CDC, für mich war es am schlimmsten an diesem Abend, als so bei drei Hochrechnungen plötzlich war CDU absolute Mehrheit. Nee, das fand ich wiederum gut. Nee, stopp. Ich fand das schlecht. Für mich hat mein Herz hat geblutet. Und alle um mich, so alle Strategen und du, ja super, alle in Feierlaune, CDU absolute Mehrheit. Und ich bin so, what the fuck? Ja, was Geileres hätte es gar nicht gegeben, weil dann hätte nämlich die CDU und Angela Merkel, die hätten aus dem Quark kommen müssen. Die hätten nämlich einfach mal machen müssen, ja. Politik machen müssen. Und die hätten keinen gehabt, auf dem sie alles Schlechte abwälzen könnten. Und sie hätten keinen gehabt, der für sie arbeitet und man hätte ihnen die trotzdem, Ergebnisse geklaut. Aber das finde ich eine so grausame Vorstellung. Also sagt ja auch keiner, dass das 4 Jahre gehalten hätte. Das kann ja auch sein, dass sie sich intern zerlegen. Also wenn die nur so einen Vorsprung von 3 Sitzen gehabt hätten, wenn der Bosbach mal wieder irgendwie schlecht gefrühstückt hat, dann sieht das aber nicht gut aus für Angela Merkel. Ja, okay, ja. Jedenfalls war es, für mich war es ein Schockmoment. Ja, nee, ich fand das ganz nett. So das Ergebnis finde ich eigentlich irgendwie, das finde ich Käse. Ja, naja, also so. Genau, wir haben jetzt einfach ein Ergebnis, was beschissen ist. Wie lief es dann weiter? Erstmal Sondierung CDU, SPD, also ja. Union, SPD, man darf die CSU ja nicht vergessen. Ja, je 8 Leute. 7. 7 war es. Ja. Nee, erst, die SPD hat erst 6 nominiert und dann ist die CDU gekommen. Ja, aber wir kommen mit 7 und die CSU auch mit 7. Und plötzlich war Manuela Schwesig auch mit dabei. Ja. wie dem auch sei, ja. Sondierung, dann nochmal Sondierung mit den Grünen. Ja. Und dann gab es dann nochmal diese Krachsondierung. Nein, also es gab erst so eine Stunde 3 Stunden, dann war Höflichkeit mit den Grünen nochmal 3 Stunden. Genau. Und dann kam die Mammut-Sondierung mit der SPD, die irgendwie bis 9:30 ging. Genau, mit Rumschreien und Gezeter. Genau. Und dann bei den Grünen, das soll wohl ruhiger gewesen sein. Auch so lange, was? Ja. Und dann haben die einstimmig danach beschlossen, man wolle nicht in Koalitionsverhandlungen gehen. Genau. Das finde ich eigenartig. Das ist einstimmig gefallen. Das ich irgendwie glaube ich nicht so ganz, dass das wirklich einstimmig war. Ich glaube, da wurde. Ich kann mir eher vorstellen, dass es so eine Absprache gab. Wir finden hier jetzt ein Ergebnis, wir stimmen das nachher ab und dann sagen wir nachher, egal was dabei rauskommt, das wäre einstimmig gewesen. Ja. Das kann ich mir eher vorstellen. Weil das ist ja, war eindeutig zu hören, Cem hätte sofort gesagt, wenn das mit der SPD nicht klappt, dann Und Wilfried Kretschmann wäre auch sofort dabei gewesen. Genau, dann können wir uns durchaus vorstellen, nochmal mit der CDU weiter zu sondieren. CSU schon wieder vergessen. Ja, aber die sollte man aus der Koalition rauslassen. Ja, die brauchen wir auch nicht. Nee. Ja, eben. Aber wusstest du, das muss man kurz anmerken, dass das Wahlrecht immer noch für die CDU vorteilhaft ist? Es gibt einen Blogpost von Valina Haluschuk, MdB von den Linken. Da hat sich das Wahlrecht angeguckt und dadurch, dass CDU und CSU getrennte Parteien sind, aber in der Fraktion gemeinsam sind, die CDU hat 7 Ausgleichsmandate bekommen. Ah, okay, verstehe. Damit die CSU, weil die CSU so ein starkes Ergebnis hatte. Verstehe, ja. Und wären sie eine Partei gewesen, gäbe es diese 7 Mandate nicht extra. Ja, ja. Das heißt, verstehe. Die CDU profitiert schon, oder die Union profitiert schon wieder von einem Wahlrecht zu ihren Gunsten. Ja, aber das lässt sich ja, das kann man ja mitspielen, wenn man das unbedingt mitspielen will, ne? Also. Es gibt ja immer noch SPD direkt. Ja, genau. Na, man kann ja auch einfach 16 SPDen antreten lassen. Ja. Ja? Und dann schließt man sich halt zusammen. Dann heißen die Parteien halt eben Sozialdemokratische Partei Niedersachsens, Sozialdemokratische Partei des Saarlands und so. Dann kann man sich halt, also, ja. Aber das macht ja keiner. Nee, könnte man aber tun. Ja. Ne, wenn das, ja. Ja. Mal gucken. So. Und jetzt ist ja die eigentliche Frage. Was kommt? Ach ja, interessant auch noch. Pofalla. Pofalla soll die Koalitionsverhandlungen leiten, oder was? Nee, der soll einen Entwurf dafür machen, wie das dann mal ablaufen soll. Und das will Sigmar Sonntag auf dem Tisch haben. Sonntag schon? Ja, ja. Ja, er muss ja irgendwas im Konvent irgendwas präsentieren. Der Pofalla, das ist ja gut. Dann könnt ihr ja zweimal verhandeln, dann erklärt er die Koalitionsverhandlungen für beendet. Ja, und dann haben wir halt schon eine Regierung doch schon im November. Ja. Ach, immer diese schlechten Witze. Was passiert denn jetzt? Dennis denkt ja tatsächlich, es käme ganz einfach so ganz leicht und locker flockig zu einer großen Koalition. Nee, das sage ich nicht. Ich sage, was es kommen wird, das ist eine harte Koalitionsverhandlung, wo die SPD über den Tisch gezogen wird, gefühlt. Und zwar in Sachen, dass sie irgendwie ihr Mindestlöhnchen bekommt und vielleicht hier so ein bisschen Bildung. Dass man vielleicht das Kooperationsverbot aufhebt, sowas, so kleinen Scheiß. Also so Zeug, wo die CDU sich nicht wehtut dran. Und dann kommt es zu einem Mitgliederentscheid. Und ich kann diese Partei nicht einschätzen. Und vor allem, das liegt halt daran, dass es diese 10% aktive Mitglieder gibt, die, und da würde ich fast sagen, dass die zu 95% gegen eine große Koalition sind. Da, also von den aktiven Mitgliedern ist, glaube ich, gar keiner. Außer irgendwie der Parteiführung. Ja. Aber ich kann halt die anderen 90% der Partei nicht einschätzen. Diese graue Masse, die zu Hause sitzt, zu keiner Parteiveranstaltung geht, aber dann im November oder im Dezember oder im Januar Briefwahlunterlagen nach Hause geschickt bekommt. Und so sagen kann, willst du eine große Koalition? Wir sollten das nochmal auftrennen und mal Schritt für Schritt durchgehen, finde ich. Jetzt steht ja erstmal am Sonntag der Parteikonvent an. Der ist Sonntag um 12, glaube ich. Genau, der wird wieder fortgeführt. Genau, da wird fortgeführt und da wird jetzt, das ist quasi ein kleiner Parteitag sozusagen. Da wird dann drüber entschieden, ob überhaupt Koalitionsverhandlungen mit der CDU oder mit der CSU aufgenommen werden sollen oder nicht. Ja. So. Das wird nicht so einfach sein, für die Parteispitze das durchzukriegen. Die kriegen eins auf die Fresse. Wie die Sondierungsgespräche. Ja. Und zwar aus dem einen Grund, dass man ja vor den Sondierungen sagen konnte, das hat man ja auch gesagt und das war auch, finde ich, völlig richtig so, ja, lass doch erstmal gucken, wir schnacken erstmal miteinander und dann sehen wir weiter. Ja. Das ist ja im Grunde genommen das vernünftigste Verhalten, was du an den Tag legen kannst. Ja, man einfach mal reden, klar. Also wenn man sagt, nö, machen wir nicht so, ich habe auch keine Präferenz dafür, aber man kann ja zumindest mal eben gucken. Vielleicht bewegt sich ja plötzlich die Angela Merkel. Ja, genau. Kann ja sein, dass Angela Merkel sagt, hier übrigens und morgen rufen wir Sozialismus aus. Ja. Alles gut. Dann, man weiß es ja nicht. Genau. Und das wird nicht mehr so einfach, weil ich glaube, was man jetzt braucht, sind eigentlich feste Zusagen und die hat die Union bisher nicht gemacht. Nö, die hat nichts gemacht. Ja. Es heißt ja immer wieder so schön in den Medien, das mit dem Mindestlohn oder so. Aber gibt's keine Zusage. Nö. Das ist bloß alles Rumgeseier von hier Hotte. Und, aber der Hotte konnte sich schon vor 2 Jahren Mindestlohn vorstellen. Und der, wie heißt er noch? Der Bouffier. Ja. Ach, der Bouffier ist auch wie Mindestlohn. Ja, Bouffier hat gesagt, die Idee hat ja schon Charme oder irgendwie sowas. Ach so, das ist das abgewandelt, was die Merkel schon mal vor 2 Jahren gesagt hat. Genau, ja. Aber das ist aber halt keine Zusage. Ne? Und das ist vor allem heißt es dann ja auch immer so schön, was Seehofer gesagt hat, ja, aber da muss die SPD zu Zugeständnissen bereit sein. Ja, direkt für Betreuungsgeld. Und der Spin der SPD-Politiker an der Stelle ist dann ja immer zu sagen, die Union weiß, dass es keine Koalition geben wird ohne einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,50. Ja, aber Mindestlohn ist Pillepalle, ernsthaft. Also Mindestlohn ist selbstverständlich. Das ist, Punkt. Genau. Dafür müssen wir in keine große Koalition gehen. Dafür haben wir eine Mehrheit von dem Parlament. Für einen Mindestlohn. Ja, nun, lass mal den Blick erstmal auf die beiden Schritte Parteikonvent und genau. Das heißt, Mitgliederbefragung legen. Da sitzen jetzt 200 Leute in diesem Parteikonvent. So. Und die haben keine feste Zusage. Ja. So, von irgendwas. Genau. Man weiß nicht mal, in welche Richtung das geht. Ja. Es gibt viele Sachen, von denen man sogar vermuten kann, dass sie, die im Wahlprogramm, in unserem Wahlprogramm standen, dass sie nicht kommen. Ne? Gerade so diese Steuererhöhungsgeschichte, ja. dann wird gesagt, was, ich mach mal Klammer auf, was ich für strategisch gar nicht so dumm halte, wie gesagt, Steuererhöhungen sind kein Selbstzweck, aber da muss die Union halt uns sagen, wie sie es sonst finanzieren ja. will. Aber das war erstmal klug. Ja. Ja? Ja. Medial war das klug, ja. Das war medial klug und das ist auch strategisch klug, weil es muss die CDU halt aus dem Puschen kommen. Ja. Aber nicht bei den aktiven SPD-Mitgliedern, die haben sich alle auf Steuererhöhungen gefreut. So. Nee, das würde ich gar nicht mal sagen. Also ich würde sogar sagen, dass das auch gar keine unvernünftige Haltung ist per se. Und ich würde auch sagen, dass das wohl viele so unterstützen würden. Aber was jetzt hinzukommt und was irgendwie auch so eigenartig wieder, die Verschwörungstheorie liegt irgendwie schon so auf der Hand, aber ich spreche es dann lieber nicht aus. Sag. So eigenartig zum perfekten Zeitpunkt kommt, nee, ich sag schon, aber ich ziehe die Verknüpfung dann nicht, obwohl ich es gerade schon getan habe, dass jetzt das Herbstgutachten da ist und die Wachstumsprognose fürs nächste Jahr irgendwie 1,8% sind oder so. Und damit natürlich man auf einmal ein deutliches Plus an Steuereinnahmen haben wird, aus dem man natürlich viel finanzieren könnte. Ja. So. Mhm. Das heißt, das sozusagen kann uns da auch an der Stelle wieder auf die Füße fallen. Naja, aber es gab im SPD-Wahlkampf eine Handvoll wirklich von Kernforderungen. Das war Mindestlohn, Abschaffung von Betreuungsgeld, massiv. Mhm. Keine PKW-Maut. Was gab's noch? Leiharbeit, genau. Also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Genau. Equal Pay, Leiharbeit. Und hier, das Ding mit den hier Werkverträgen. Genau, Werkverträge weg, Angleichung, Renten Ost und West war noch ein fettes Ding. Und noch was Sechstes war doppelte Staatsbürgerschaft. Ja, und halt, du hast die Solidarrente vergessen. Die Solidarrente, genau. Ja. So, das waren die sechs Themen, wo auch alle SPD-Mitglieder, glaube ich, sehr stolz drauf waren auf diese. Das war ein sehr schönes Programm eigentlich. Finde ich auch. Jetzt kann man das ja mal auseinandernehmen. Ja. Also ich denke mal, Mindestlohn kriegt man. Also, wir müssen ein paar Konvente erstmal zu Ende machen. Ja. Was ich glaube, meine Prognose ist, es wird ein bisschen lauter werden als beim letzten Mal. Ja. Es werden nicht so viele Stimmen für den Vorschlag des Parteiverstandes geben wie beim letzten Mal, aber es wird letztendlich durchkommen. Ja. Eben weil man ja sagt, im nächsten Schritt müssen ja alle abstimmen. Ja. So, dann werden alle befragt. Das ist so die ultimative Legitimation, die man sich da überhaupt vorstellen kann. Die brutalstmögliche. Genau, die brutalstmögliche demokratische Legitimation des Koalitionsvertrags. Das S vergessen. Immer dieser Genitiv. Der Genitiv ist seinem Sprecher sein Tod. Dann gehen wir doch jetzt mal die einzelnen Themen durch. Mindestlohn wird es geben. Ja. Das, was die Union sich da vorstellt mit West und Ost, das ist halt irgendwie Bullshit. Also was Hotte da ins Gespräch gebracht hat. Oder man setzt generell eine Kommission an, die den erstmals festlegt. Das ist halt Quatsch. Also Minimum wollen wir. Naja, also wahrscheinlich wird man sich auf das englische Modell einigen. Ja, ja, aber das ist auch Parteiprogramm. Ja. Mit der Kommission. Aber der erste Mindestlohn wird politisch festgelegt und danach wird jedes Jahr geguckt von. Richtig. Paritätisch Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Arbeitnehmer, Arbeitgeber, was kann man da noch so reinschicken? Also Gewerkschaften, Arbeitgeberverband, was kann da noch so rein? Aber es soll auf jeden Fall so sein, dass da. Irgendwie so Wissenschaftler meinetwegen noch. Ja, genau. So Leute, die irgendwie mit dem Thema befasst sind. Ja. Kirchen, glaube ich, haben da jetzt nicht so viel verloren. Aber sowas jetzt. Ich glaube, genau, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und, genau, und Wissenschaftler. Ja. So. Innen. Aber was der Hotte gesagt hat, ist, dass die Kommission direkt von Anfang an den ersten bestimmen soll. Das wird es, glaube ich, nicht geben. Nee. Das kann man auch nicht, das wäre auch nicht durchzubringen. Nee, die 8,50 sind in Stein gemeißelt. Genau. So, das heißt, wenn es zu einer Koalition kommt, gibt es den Mindestlohn so, wie er im SPD-Programm steht. Das halte ich auch für ziemlich sicher. Das ist selbstverständlich, weil sonst kannst du die Koalitionsverhandlungen abbrechen, wenn er nicht kommt. Weil dann bist du wirklich als SPD verloren. Da ist hart nichts dagegen. Weil du seit jetzt mittlerweile 4 Jahren oder seit 6 Jahren auf dem großen Mindestlohnspiel. Das ist die große Nummer Mindestlohn. Regulierung, Leiharbeit wird, glaube ich, auch durchgehen. Ja, das ist. Das ist, da gibt es auch große Interessen des Arbeitnehmerflügels der CDU. Genau. Das, denke ich, ist auch raushandelbar. Betreuungsgeld. Betreuungsgeld schwierig. Extrem schwierig. Weil die CSU wird da kein Millimeter sich bewegen. Das ist halt Gesichtsverlust für die CSU, ja, wenn das abgeschafft wird. Dann gibt es ja schon mal diesen einen Kompromissvorschlag, dass man das beibehält, aber die Länder können selbst entscheiden, ob sie es auszahlen oder das Geld in die... Also quasi die verfassungsrechtlich richtigere Variante. Normalerweise wäre das Betreuungsgeld ja Ländersache. Na, das gibt es ja auch in Thüringen. Genau. Thüringen zahlt auch doppelt im Moment. Ne? Ernsthaft? Ja, ja, die zahlen einmal ihr eigenes und dann noch das vom Bund. Und Bayern hat ja auch sowas gehabt. Das weiß ich nicht. Aber genau, es ist normalerweise Betreuungsgeld wäre Ländersache gewesen. Ah, okay. Deswegen klagt Hamburg gerade dagegen. Ah, okay. Weil sich in seinen Kompetenzen beschneidet sind. Ah, ja. Interessant. Wusste ich gar nicht. Nee, sonst dürfte Hamburg ja nicht klagen. Ja. Schon. Wie sind die Zulässigkeitsvoraussetzungen für so ein... Organstreitverfahren. Für so ein Organstreitverfahren durchaus bekannt. Ich habe ja mal in meinem früheren Leben Jura studiert. Ne? Genau. Und es ist genau das. Ja, sowas könnte ich mir vorstellen. Das sowas, ja. Aber ich glaube, auf mehr wird sich die CSU nicht einigen. Ja. PKW-Maut wird nicht kommen. PKW-Maut möchte ich mal hinten anstellen. Ja, okay. Dann haben wir Werkverträge, Leiharbeit. Das würde ich damit reinpacken, das passt auch. Solidarrente. Genau. Das wird auch durchkommen in irgendeiner Form, weil die CDU sowas Ähnliches hat. Ja, nicht ganz sowas Ähnliches. Die haben viel strengere Voraussetzungen. Zum Beispiel musst du privat vorgesorgt haben. Das kannst du halt knicken, dann kriegen halt irgendwie, dann hast du halt die meisten auch wieder ausgeschlossen. So, das ist ja, die Solidarrente soll ja gerade für die Leute da sein, die eben wenig Einkommen oder halt nur wenig Arbeitszeit im Leben hatten, dass die ein einigermaßen anständiges Auskommen im Alter haben. Aber da wird man sich auch irgendwie einigen. Weil da ist genau, die Schlussrechnungen sind bei allen gleich. Genau, die Lebensleistungsrente von der Leyen ist der totale Fake. Ja. Das ist schon vorher auseinandergenommen, das wird auch runterfallen. Also es gibt nur diese Solidarrente der SPD und wie hat die CDU das genannt? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber die Stoßrichtung ist dieselbe, der Weg ist unklar. Genau. So, was soll dem Einzelnen die Voraussetzungen sein werden, ist irgendwie nicht ganz klar. Aber da wird man sich auch einigen können. Genau. Doppelte Staatsbürgerschaft wird nicht durchsetzbar sein, sag ich dir so schon. Das wird der CDU-Hardliner-Flügel niemals machen. Das kannst du nicht geben, weil das wäre wohl noch schöner, wenn Menschen, die hier geboren sind, einfach Deutsche wären. Ja? Wenn die kein deutsches Blut haben, sind die auch kein Deutschen. Ja. Das ist übrigens Gesetzeslage. Ja, man unterteilt in Jus Sanguinis und Jus Terre Dingsbums, bla. Also einmal das Recht Terre Dings, wo ich es jetzt wieder vergessen habe, wie es heißt. Wo du geboren bist? Genau, wo du geboren bist. Und Sanguinis ist... Der Abstammung. Nee, Blut. Ernsthaft? Ja, das kommt vom lateinischen Wort Blut. Also Sanguin, weiß ich nicht. Also Blutsrecht heißt das im Prinzip. Wenn du deutschen Blutes bist... Bist du Deutscher? Und deutschen Blutes bist du, wenn deine Eltern Deutsche waren. Wann wurde das Gesetz eingeführt? 33? Oder ist das Kaiserzeit? Nee, das ist halt älter. Ja. Ja, da kann man jetzt schon so drauf, irgendwie kann man sich schon vorstellen, dass es schon einen Tacken älter ist. Das war früher auch verbreiteter. Also, das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so ein besonderes Nazi-Gesetz wäre. Die haben es natürlich nochmal wieder auf die Spitze getrieben, ist natürlich klar. Aber. Das gab es schon an anderen Stellen auch. Aber an der Stelle sei, apropos Nazi, jetzt immer wieder gerne wiederholt, die Kirchensteuer ist Nazi-gestützt gewesen. Einfach mal so in den Raum geworfen. Ja, okay. Meinetwegen. Übrigens, genau, aber doppelte Staatsbürger. Da kann man auch nochmal, noch kurz einwerfen, das ist natürlich auch Quatsch, jetzt so zu tun, als würden die ganzen Bischöfe aus Kirchensteuern bezahlt. Nee. Die werden aus normalen Steuern bezahlt. Nee, Bischöfe werden ja aus den Landesregierungen, von den Landesregierungen bezahlt. So, ne? Auch wenn das jetzt immer schön steht, die werden von der Kirchensteuer bezahlt. Nein. Nein. Deswegen geht uns der Bischof Limburg von Bischof ziemlich genau was an. Genau. Das ist genauso, ihr bezahlt sein Gehalt genauso wie mein Gehalt. Ja. Ja. Meint's indirekt auch mit, aber es ist, ja. Aber ich bin aber kein Beamter. Ja, aber du kommst auch, du wirst auch aus dem öffentlichen Staatssektor. Ja, nee, ich wollte es einfach nur mal so in den Raum werfen. Ach so. Ja. Genau, und dann haben wir, Fällt mir was ein, ganz lustig. Die ein Bundestagsverwaltungsgebäude wird jetzt leergeräumt, damit da Abgeordnetenbüros reinkommen. Und deshalb zieht ein Teil der Bundestagsverwaltung nach unter den Linden, weiß ich nicht, paar 70 oder was, über Madame Tussauds. Und ne, dann ist natürlich ganz liegt natürlich der Witz auf der Hand, den dann mein ehemaliger Chef dann auch direkt gebracht hat. Ja, nicht, dass sie sich verlaufen nach oben und gehen in die Büros, da bewegt sich auch nichts. Ja, gut. Schlechter Karlauer. Aber dafür sind wir ja immer Beamten wie Karlauer. Genau. Dafür sind wir ja immer zu haben. Genau, doppelte Staatsbürgerschaft kommt nicht. Genau. Leider nicht. Ja. Gleichstellung, Homosexueller, kannst du auch rauchen. Das nö, das, da wird die CDU sich sagen, wir machen es nicht, das wird schon das Verfassungsgericht für uns machen. Naja, nee. Also aber sie wird sich nicht bewegen, aber sie kriegt... Angela Merkel hat doch Bauchschmerzen damit, hat sie doch gesagt. Genau. Ja. Nee, das war eins ihrer klaren, wenigen klaren Statements. Ja, ne? Schlimm. Obwohl das, und selbst das war wie so halb gar. Ja. Das kannst du vergessen, das hatten wir jetzt noch aufgezählt an großen Themen. Also wir hatten Mindestlohn, Leiharbeit, Werkverträge, Equal Pay, Gleichbezahlung von Männern und Frauen, Leiharbeit. Das haben wir auch damit drin. Ja. Genau. Dann haben wir Rente gehabt. Das wird übrigens, glaube ich, nicht durchsetzbar sein. Frauenquote? Auch nicht. Frauenquote auch nicht. Und wenn, dann allenfalls ab 2020 irgendwann die nächste Koalition ist. Im 13. Monat. Rückgängig machen oder verschieben kann. Ja. Dann hatten wir doppelte Staatsbürgerschaft, Betreuungsgeld. Dann sind wir schon bei PKW-Maut, oder? Genau, kommen wir zur PKW-Maut. Und das habe ich jetzt mal nach hinten geschoben, weil da weiß ich nämlich echt nicht, was da passieren wird. Ja, aber die kannst du auch ernsthaft nicht durchsetzen. Nee, die für Ausländer nicht, aber du kannst sie ja für alle einführen. Ja, das bedeutet einfach einen großen Pragmatikwechsel in Sachen Finanzierung über die Teilnehmerinnen. Weil bisher wird ja, da musst du ja die Kfz-Steuer komplett umbauen. Nö, wieso? Du kannst auch nicht zusätzlich, da wird dir der ADAC auf den Kopf steigen und dann hast du die Revolution. Ist doch egal. Der bewaffnet sich, ernsthaft. Nee, also pass mal auf. Das sind 40 Millionen Mitglieder, hat der Staatsladen. Ja, ich weiß schon. 40 Millionen? Quatsch. 30 oder so. Nein, 6 oder 7. Das sind doch keine 30 Millionen. Aber doch, das ist glaube ich der halb Deutschland. Also auf jeden Fall ist es der größte Verein Deutschlands, das weiß ich. Vor allem haben die auch die Zeitung mit der meisten Auflage. Was? ADAC Mobil oder was? Ja, ihr Wischblättchen. Das ist 18 Millionen Mitglieder. Das lese ich immer beim Zahnarzt. Das ist... Die hat 18 Millionen? Ja. Krass. Und vor allem, ich stelle mir gerade mal so eine Vollversammlung vor. Haben die sowas? Sind die überhaupt demokratisch organisiert? Ja, das ist ein Verein, die müssen demokratisch organisiert sein. Ja, aber ich habe noch nie in den Medien von einer ADAC-Mitgliederversammlung gehört, oder? Ach, das ist doch bestimmt so, dann bist du in deinen komischen Bezirken oder wahrscheinlich sind die sogar so, in Gauen organisiert. Nee, die sind wirklich in Gauen organisiert. Ernsthaft jetzt? Ich glaube ja. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Und zwar Organisation, die sind, ja genau, 13 Gaue. 18 Gaue. 18 Gaue. Wir sind organisiert in unseren 18, ach genau, und in den Regionalclubs gibt es die Mitgliederversammlung, gibt es Delegierte. Ah. 18 deshalb, weil das die Initialen des Führers waren. Das sind da schließlich der ADHC. Nee, aha, was? Egal. 18 Millionen, ja. Also, wo war ich jetzt? Genau, genau. Aber PKW schon irgendwann. Ja, kann man immer, man kann immer irgendwelche Steuern abbauen. Aber muss, glaube ich, nicht zwangsläufig passieren. Der Witz ist nur, was mich da so ein bisschen zum Nachdenken bringt, ist, alle sind sich einig, dass unsere Infrastruktur verfällt. Und nicht mal was Bildungsinfrastruktur und sozusagen geht, sondern ich rede jetzt wirklich von Straßen. Ja, wer irgendwie Holgis Podcast hört, der weiß das. Ne, unsere dass die Straßen, dass die Straßen im Arsch sind, weil der sich ständig drüber beschwert. Ja, ne, aber ein Großteil unserer Brücken sind. Brücken, genau, gerade in Berlin, das habe ich letztens Artikel irgendwie in der Berliner Zeitung gelesen. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent, ich glaube 60% müssen saniert werden, müssen irgendwie dringend, also irgendwie innerhalb der nächsten 5 Jahre eigentlich sind, oder 40%, also eine unfassbar hohe Zahl an Brücken. Du musst, also ich marode weiß nicht, also du kannst problemlos wirklich 100 Milliarden erstmal für Infrastruktur, wenn du möchtest, und dann bist du immer noch nicht fertig. Ja, klar. Das ist so, das, wo wir darüber reden. Das ist wirklich, wir haben wir reden jetzt vor allen Dingen erstmal nur über Erhalt, ja. Wir reden ja gar nicht über Ausbau. Wir hätten ja am liebsten noch mehr Schienenwege, um vernünftig irgendwie Transportgüter von A nach B schicken zu können, ohne dafür irgendwie 7000 LKWs CO2 in Luft blasen lassen zu müssen. Genau. Und deshalb nochmal zurück, alle sind sich einig, es muss mehr investiert werden in die Infrastruktur. Und Steuern sind ja nicht Mittel, sind ja nicht zweckgebunden per Definition. Ja. So eine Abgabe allerdings schon. Und eine Maut wäre nichts anderes als eine Abgabe. Ja. Das heißt, das Geld muss tatsächlich dann auch dahin fließen, wofür man es bestimmt hat. Für Ausbau der Autobahn. Ausbau der Autobahn. Oder? Unterhalt, Ausbau. Genau. Das heißt, das hat von daher sozusagen den Reiz als verantwortlicher Politiker. Jetzt, ich finde das scheiße, kann ich gleich mal erzählen, warum ich scheiße finde, aber er hat erstmal den Reiz zu sagen, pass mal auf, wir machen jetzt eine Maut und dann haben wir hier dieses spezifische Geld und das geht nur in die Verkehrsinfrastruktur und sonst nirgends hin, weil wir es anders gar nicht benutzen dürfen. Ja. Bei Steuern besteht immer die Möglichkeit, damit Löcher zu stopfen. Und du kannst immer dich nach vorne stellen und sagen, guck mal hier, so viel kommt durch die Maut rein, so viel können wir jetzt in Straßen investieren. Ist doch super, was wollt ihr eigentlich? Das ist natürlich deshalb asozial, weil alle das Gleiche zahlen. Ja. Ja, egal wie groß das Auto ist, ja. Egal wie viel du fährst. Egal wie viel man fährt. Genau, also wir müssen auf die Mautmodelle reden, aber wahrscheinlich wird die private PKW-Maut ein Vignettenmodell sein. Ja, das hätte man auch bei LKWs machen müssen. Das, was wir uns da haben bauen lassen, ist ein völliger Wahnsinn. Das System, ja, die Bürokratie dahinter ist krass. Wie die Bürokratie dahinter? Das Ganze, das ist doch völlig bescheuert, da für ein paar Milliarden so ein scheiß Überwachungssystem auf den Autobahnen zu installieren, nur damit irgendwie LKWs genauer abgerechnet werden können. So. Nee, das ist nicht unklug. Wieso aber das denn? Nee, also ich finde die Idee nach Verbrauch, also nach Nutzung, ist nicht unklug, aber das ist Umsetzung halt ein Himmelsfahrtkommando. Ja, technisch also, und bürokratisch. Da hätte man schon eine Vignette einführen müssen. Und das wird bei PKW auf jeden Fall so sein, weil das ist auch irgendwie das Logische, was du alles andere ist halt bekloppt. Da kannst du halt so eine Tagesvignette für ein paar Euro kaufen oder halt so eine Jahresvignette für ein paar Euro mehr. Aber sozusagen die Kleinfamilie, die zweimal im Jahr das Auto nutzt, einmal weil sie Oma besuchen fährt und einmal weil sie in Urlaub fährt, das werden am Ende sozusagen die Gearschen sein. Ja. Weil die relativ zu ihrer Nutzung am meisten zahlen. Und das sind höchstwahrscheinlich im Durchschnitt die weniger verdienen, als die letztlich weniger. Und der Vertriebsmitarbeiter, der irgendwie seine 200.000 Kilometer im Jahr macht, der kauft sich für die 80 Euro seine Jahresvignette und ist ein Fein raus. Genau. So, vor allem, wenn in Kombination PKW-Maut eingeführt, Mineralölsteuer oder Kfz-Steuer gesenkt werden. Und letztlich immer da, wo man staatliche Infrastruktur nutzt, die es zu einem Festpreis gibt, der nicht irgendwie an Einkommen oder sonst was anderes gekoppelt ist, ist es einfach immer ungerecht. Ja. Die Bahn zum Beispiel ist letztlich auch ein Infrastrukturmittel und da zahlt auch jeder den gleichen Preis. Das ist letztlich auch ungerecht, wenn man so will, weil natürlich die sich leisten könnten mehr bezahlen. Dadurch könnten die nicht so viel haben, natürlich mehr Bahn fahren. Wenn man das sozusagen auf Steuern umlegen würde, hätte man sozusagen eine gerechtere Bezahlung des Ganzen und dafür könnten dann alle umsonst fahren. Das tut man natürlich bei der Bahn nicht, ist jetzt auch ein bisschen weit hergeholt, aber man könnte tatsächlich sagen, im Grundsatz, um das zu sagen, man könnte die Bahn mehr steuerfinanzierter machen und dafür die Fahrpreise, Fahrkarten billiger, aber es und so auch mehr Leute, Nein, aber jetzt einfach mal, um so ein Beispiel zu bringen. Wenn wir sozusagen die kompletten Fahrkarten für alle aus Steuermitteln bezahlen würden, wären die halt so gerecht, wie die Steuern gerecht verteilt sind. Die sind auch immer noch ungerecht verteilt genug sozusagen, aber immer noch gerechter verteilt, als jeder pauschal das Gleiche bezahlt. Pauschal ist asozial. Genau, das ist ein sehr, sehr schrecklicher Reim, der aber durchaus zutreffend ist. Ach, wie schön. Einmal im Jahr fällt mir ein Reim ein. Deswegen bin ich auch übrigens, finde ich auch immer fürchterlich, wenn irgendwelche Fußballhasser ankommen und sagen, nö, die Vereine müssen die Polizeikosten bezahlen. Weshalb? Ja. Ich habe noch nie gehört, dass eine Demonstration die Polizeikosten übernehmen soll. Ja, genau, das ist nämlich der nächste Schritt. So. Wenn du nämlich irgendwas hast, wo dann Polizei anfällt, die nicht unbedingt hätte da sein müssen, weil man könnte ja auch. Und plötzlich ist die Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Genau, so, also. Ja. dann müssen auf einmal Leute für Dienstleistungen der Polizei extra Gebühren bezahlen. Ja. So. Die Polizei ist da, Punkt. Ja. Und dann ist sozusagen der letzte Schritt wäre dann, ich rufe bei der Polizei an, guten Tag, bei mir wird gerade eingebrochen. Ja, bitte überweisen Sie uns auch wieder mit PayPal ganz schnell mal irgendwie die ersten 50 Euro, damit wir werfen Sie eine Mütze ins Telefon, damit wir einen Streifenwagen losschicken können. Genau, das ist die Privatisierung am Ende. Ja, ja, klar. Ja. So, und genau, PKW-Mord. Und deshalb ist das nämlich sozusagen auf der anderen Seite als Politiker, einfach um eine Rechtfertigung zu haben und auch um beschwichtigen und besänftigen zu können, ist das ein ganz gutes, Werkzeug. Wie sagt man? Tool, Werkzeug. ein ganz gutes Werkzeug. Und ich bin mir wirklich, wirklich unsicher, ob die Kröte nicht am Ende geschluckt wird. Ja, aber die Kröte kannst du doch nur schlucken, ohne große Proteste der Bevölkerung auszulösen. Weil die kannst du ja nur einführen für alle. Punkt. Ja. Oder die wird direkt vom EuGH kassiert. Mhm. Wird vorher schon kassiert. Die wird schon beim ersten Verwaltungsgericht kassiert. Naja, aber ein Deutscher wäre ja nicht davon betroffen, sondern der erste Österreicher. Naja, aber der wendet sich, ich meine, du kriegst ja dann hier... Bescheid, genau, den klagen würdest du. Du kriegst ja dann den Bescheid sozusagen, den klagst du dann, das machst du erstmal vom Verwaltungsgericht Pusemuckel. Ja. Und das wird auch schon sagen, Alter, das ist so klar europarechtswidrig, komm, geh nach Hause mit eurem Scheiß. Meinst also, du? Ja, das ist... Okay. Das ist so, also die müssen sich ja auch ans Europarecht halten. Das ist ja nicht so, dass das Europarecht erst anfängt beim EuGH bzw. beim EuG, den wir neu eingeführt haben. Es gibt ja zwei europäische Gerichtshöfe, um das mal ganz klar auszudrücken. Es gibt das Europäische Gericht und den Europäischen Gerichtshof. Das sind ja drei Gerichte dann. Nee. So mitnehmen meistens. Wieso drei? Das jetzt eine Nerfgun, oder? Also es gibt halt den EuG und den EuGH. Das hat man jetzt ein bisschen auseinander dividiert. Ich glaube, es gibt drei. Oder zwei Instanzen zu machen. Ja, es gibt den Europäischen Gerichtshof. Ja. Genau, Gerichtshof genannt. Und der ist Teil des Gerichtshofs der Europäischen Union. Und das ist der EuGH, der EuG, Gericht der Europäischen Union und die Fachgerichte, die sind dazu. Es gibt den Gerichtshof der Europäischen Union. Ach so, ja, aber die Fachgerichte nehme ich jetzt mal aus, da kommst du ja nicht hin. Und Gericht der Europäischen Union ist quasi der Gericht erster Instanz. Das ist der EuG. Ja, EuG. Ja, deshalb ist nämlich auch oft, wenn in der Presse EuGH steht, ist es aber oft der EuG. Genau, das hat sich mit dem Lissabonner Vertrag geändert. Das wusste ich gar nicht. 2009 war das. Das heißt, wir haben zwei Instanzen mittlerweile auf Europa. Ja. Krass. Ja, cool. Ja, aber genau. Aber da, europäische Gerichte sind sowieso total lustig, weil da gibt es dann immer so ein Typi, ich weiß gar nicht, wie die genaue Amtsbezeichnung ist, der schreibt einen Vorschlag fürs Urteil. Ja, stimmt, das ist immer der Generalstaats, nee, General, ja, irgendwie sowas. Generalbevollmächtigter oder so, wie heißt das denn hier? Anwalt, Dingsbums, keine Ahnung was. Ich guck mal nach. Hier. Die schreiben einen Vorschlag fürs Urteil und der Witz ist, wenn man sich mal so ein EuGH-Urteil anguckt, denkt, so viel schlaue Gedanken, Wahnsinn, und so wenige Richter haben sich so viel Zeit dafür genommen. Nee, ist einfach nur da haben sich ganz, ganz viele Praktikanten die Finger wund geschrieben, damit das Ding zustande kommt. Wie heißt denn der Typ dann immer da? Ist auch völlig Wurst hier, weil Europarecht interessiert mich sowieso nicht. Ich finde das lustig, ich finde sowas interessant. Sagte er und ging Montag wieder ins Europarechtsreferat. ins Europareferat, Entschuldigung. Stimmt, du bist ja dafür zuständig. Ja, aber sowas mache ich ja nicht. Egal. Genau. Aber ich glaube, dass du medial geschlachtet wirst, wenn du eine PKW-Maut ohne Ausgleich, also quasi eine indirekte Ausländer-PKW-Maut einführst. Indem du quasi... Es gibt ja von der CSU diesen Vorschlag, naja, aber dann rechnen wir das an auf die Kfz-Steuer. Genau, Kfz-Steuer, genau. Ich verstehe, also ich bin kognitiv nicht in der Lage, das zu verstehen. Ja, aber das wäre dann auch wieder EU-rechtswidrig bestimmt, oder so ein Ding, oder? Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Ja, würdest du das dann einreichen bei der Steuer? Ja, genau, das ist nämlich die Frage. Oder wird einfach pauschal 120 Euro abgezogen? Wenn du jeder hat eine Flatrate, weil er sowieso Steuern zahlt. Oder genau. Ich verstehe es nicht. Oder kriegt man dann, dazu die Vignette zum Steuern zahlen. Ja, aber dann hast du auch wieder auch so eine Benachteiligung von EU-Bürgern. Aber die könnten... Nee, da wird direkt der EuGH sagen, stimmt, Benachteiligung von EU-Bürgern. Die können ihr Auto hier ja nicht anmelden, weil sie hier ja keinen Wohnsitz haben. Richtig, Benachteiligung von EU-Bürgerinnen und Bürger. Ja, da müsste ich jetzt nochmal einen Tag drüber nachdenken. Das nee, aber so der EuGH ist in Nachteiligung... Aus dem Stegreif kann ich das so nicht beantworten. Auf jeden Fall, ich verstehe schon gar nicht, wie das einfach praktisch laufen soll. Ja. So. Das ist mir einfach ein Rätsel. Da mag es einfache Antworten geben, gerne in die Kommentare damit. Aber ich habe es irgendwie bisher nicht aber trotzdem, gekriegt. Ich sage, ohne Ausgleich wirst du medial geschlachtet. Ach, glaube ich nicht. Doch, doch, doch. Nee. Also es gibt so dafür Maut und Gebühren, pauschalierte Bezahlung von Leistungen des Staates sind doch total in. Also das glaube ich nicht. PKW-Maut ist PKW-Maut für Ausländer ist geil. Für die Bürgerinnen und Bürger, die finden das, oh, da können sich drauf einwichsen. Das ist tatsächlich so ein, da haben irgendwie 70% der bayerischen Urwaldbewohnerinnen da irgendwie zugestimmt. So ein Exit-Pool-Befragung, 70% oder so? Ja, aber das verstehe ich sowieso gar nicht. Das sind wahrscheinlich dieselben 70%, die in Bayern noch nie eine Autobahn gesehen haben, weil die von ihrer Alm nie runterkommen. Ja. Und aber PKW-Maut für sie selber ist sehr ungeil. Inlandsrassismus auch schön. Ja, aber gegen Bayern. Ja. Schöne Grüße dahin. Ja. Ich will ja nochmal ins Allgäu eigentlich. Ernsthaft? Das muss ich mir einfach mal anschauen. Da kannst du aber auch nach Österreich fahren, oder? Kastelruther Spatzen? Nein, die kommen aus dem Allgäu? Was? Nein, ich habe gerade einfach nur Kastelruther Spatzen gesagt. Nee, aber ich glaube, dass es Ärger gibt, ordentlich auf den Deckel gibt, wenn es keinen Ausgleich gibt. Weil eine PKW-Maut zusätzlich zur Mineralölsteuer, zur PKW-Besteuerung, das ist ein... Da wird dir ernsthaft der ADAC auf den Kopf steigen und alles dazu, was da noch kommt. Ja. Weil das ist PKW-Maut, nicht für Inländer, ist genauso verpönt wie Tempolimit. Beschlusslage übrigens, ne, seit Hamburg. Ja, interessiert nur keine Sau. Weil wir sind ja in Sachen Tempolimits wie die Amerikaner mit ihren Waffen. Na, aber da, Naja, der Fanatismus der Amerikaner für ihre Waffen ist derselbe wie hier in Deutschland fürs Rasen. Ja, nee, das ist doch kein Rasen, das ist doch freie Fahrt für freie Bürger. Ja, das genau, ist freie Schießen für freies Bürger. Ja. Das ist genau dasselbe. ja, also, ich glaube, man kann zusammenfassend feststellen, dass wir der Meinung sind, dass da... Wir werden über den Tisch gezogen. Nein. Doch. Also, pass mal auf. Ja. Ich will was anderes sagen. Inhaltlich wäre es durchaus vorstellbar, dass es da zu Kompromissen käme. Zur PKW-Maut? Nee, zu allem. Zu allem, ja. Die CDU wird uns nicht ganz ohne nichts dalassen. Ja, genau. Also man kann sich das sozusagen, wenn man diese Hauptpunkte nimmt und Streitpunkte, kann man ja auch schlicht und einfach ignorieren. Oder in Prüfaufträge umwandeln. Genau. Zum Beispiel Wahlprogramm der SPD ist auch die Residenzpflicht abschaffen. Ja. Wird nicht durchkommen mit der. Ja, aber die ist faktisch schon fast überall abgeschafft. Weil es nicht mehr verfolgt wird, oder was meinst du? Nö, also die meisten Bundesländer haben es abgeschafft schon. Ich glaube, nur Sachsen und Bayern haben es noch. Ach, Niedersachsen auch abgeschafft? Niedersachsen hat es direkt schon abgeschafft. Ah ja, guck an. Ich meine, naja. Ja, aber daran mich nicht drauf fest, aber ich meine, es ist jetzt abgeschafft. Aber da, wo die SPD irgendwie beteiligt war, ist abgeschafft direkt. Gut, auch. Okay. Also es ist also so ein Ding. Aber ja, wird einfach irgendwie ein paar Haken geben, irgendwie. Ja, aber ein paar fiese Schürhaken. Die man. So die Einschätzung wollte ich eigentlich mal außen vor lassen. Ich wollte nur sagen, man kann sich durchaus vorstellen, dass man da inhaltlich Leute, die da verhandeln, ja. Inhaltlich anhand der Programme, was ja im Wesentlichen im Prinzip nur das SPD-Programm ist, weil die CDU hatte einfach kein Programm. Ja, das ist krass, ja. Man kann sich schon vorstellen, dass die sich da irgendwo einig werden. Ja. Die nächste Frage ist aber viel spannender. Wird das durchgehen? Bei der CDU und der CSU muss man, das ist einfach, das wird... Vorstandsbeschluss. Genau. So, meinetwegen kommt auch ein Parteitag. Meinetwegen kommt auch ein Parteitag zusammen. Ja. Aber als wenn da irgendjemand gegen irgendwas schon jemals gestimmt hätte. Also da braucht man sich auch nichts vormachen. Bei der SPD hingegen ist es wieder ein bisschen spannender. Weil da wird es nur ein Parteitag. Der würde wahrscheinlich auch zustimmen, weil so ein Parteitag, den kriegt man eher auf Linie gebracht. Ja. Aber diese Mitgliederbefragung, die halte ich für unberechenbar. Ja, ich sag ja, das ist, Da kann alles passieren. Und ich bin immer noch der Meinung, dass die Große Koalition da nicht durchgehen wird. Ich sage, dass sie durchgehen wird deshalb, oder ich vermute, dass sie durchgehen wird. Ich weiß es nicht, aber ich vermute, erstens wegen dieser unbekannten grauen Masse dieser SPD-Mitglieder, die sehr passiv sind, die eingetreten sind vor ein paar Jahren, schön ihr Mitgliedsbeitrag zahlen, nichts von der Partei hören möchten, aber in der Frage einen sehr hohen Mobilisierungsgrad haben werden, weil sie erstens die Briefwahlunterlagen nach Hause geschickt bekommen und zweitens, weil der Parteivorstand natürlich nicht neutral bleiben wird in der Nummer, sondern natürlich nicht die Drohung aussprechen wird, aber das werden andere für sie übernehmen. Entweder machen es die Medien oder andere oder die zwei, welche, drei. Welche Drohung? Womit? Na, die erste Drohung ist hier, der Parteivorstand hat das, steht hinter diesem Koalitionsvertrag, das Schicksal des Parteivorstandes ist mit diesem Koalitionsvertrag verbunden. Das natürlich würde das der Parteivorstand nicht sagen, aber das wird so im Raum schwabern. Und irgendeine Aussage. Das ist auch in Teilen sicherlich so. Ja. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das großartig die Leute davon abbringt, ihre Haltung zu ändern. Nee, das ist eher für den aktiven Teil der SPD. So. Aber dann gibt es natürlich so Argumente, so Staatsräson und so Dinge halt, man wird schön sich finden nach dem Motto, die SPD muss ja. Punkt, dieses muss. Es ist, gehört zur Verantwortung der SPD. Das halte ich allein schon faktisch für falsch. Ja, natürlich nicht, aber es ist halt, wenn du das Wort Verantwortung in den Raum wirfst, dann ist das erstmal, kriegt das erstmal aus dem Raum. Dann holst du Franz Müntefering aus dem Grab und lässt ihn noch Opposition des Mist spielen. Ja, komm, soll er halt. Hat doch jeder gemerkt, dass es nicht so ist. Weil in den letzten 4 Jahren trotz Frank-Walter Steinmeier viel vorangebracht haben. Genau, so. Ja, das war jetzt nicht. Es war nicht so schlimm wie die Zeit davor, ja. Möchte ich mal sagen. Ja. So. Auch wenn ich anfangs übrigens wesentlich mehr Angst vor Schwarz-Gelb hatte, als im Nachhinein berechtigt war. Was für eine Gurkentruppe, ey. Meine Güte. Aber die erfolgreichste Regierung. Seit der Wiedervereinigung. Was wollte ich sagen? Genau, an dieser Stelle sollten wir mal unseren Aufruf einwerfen. Und zwar möchte ich nämlich mal, weil Dennis schon die ganze Zeit davon erzählt, ja, und ich weiß nicht, da gibt es bestimmt ganz viele, die stimmen dann für die Große Koalition und die ganzen Passiven und ich kann die nicht einschätzen und die Leute, die diese 370.000 Mitglieder, die nie was tun, die sind doch bestimmt alle dafür und das wird alles ganz fürchterlich. Das ist so der Kern dessen, was er mir jetzt seit 2 Wochen irgendwie erzählt. Ja. Und deshalb, und ich hab ihm darauf geantwortet, irgendwann mal, ich kenne keinen einzigen Sozi, keinen einzigen Genossen, keine einzige Genossin, die für die Große Koalition stimmen wird bei dieser scheiß Mitgliederbefragung. Und deshalb jetzt dieser verkackte Aufruf, auch im Wissen, dass hier, dass wir natürlich ein etwas politisch eingefärbter Podcast sind und hier auch viele Genossinnen und Genossen zuhören. Bringt uns einen Sozi. So hexenverbrennungsmäßig. Der für die Große Koalition stimmen wird. Ich habe ja immer. Zeigt ihn uns. Ja? Meinetwegen, es reicht auch ein verwackeltes Instagram-Foto. Ist mir egal. Ich möchte einfach nur eine glaubhafte Versicherung, dass jemand irgendjemanden kennt, der davon gehört hat, dass der. Wohl möglich für die Große Koalition. Dass der Schwager des Ortsvereinsvorsitzenden aus sonst wo gesagt hat, er würde dafür stimmen. Ich hab's noch von keinem gehört. Ich auch nicht, aber wir bewegen uns halt in unserer Filterbubble, diese aktiven und das halte ich genau für falsch. Das mag teilweise stimmen, aber diese aktiven SPD-Mitglieder, die kannst du nicht so über einen Kamm scheren. Ja? Die gehen nämlich von ziemlich weit links bis ziemlich weit rechts. Ja? Und dass da kein einziger in diesem ganzen politischen Farbenspektrum dabei ist, der sagt, die Große Koalition finde ich gut, das läuft, ist besser, als wenn wir mit den Grünen koalieren oder sonst was machen. Das habe ich noch nie gehört von keinem einzigen. Ja, aber es ist nicht so, dass die Mehrheit der Partei. Es ist nicht so, dass ich Und ich bedauere das sehr. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich keine rechten Genossinnen und Genossen kennen würde. Ja. Aber selbst die sind gegen die Große Koalition. Ja, ja, genau. Ja, ja. Genau. Aber trotzdem weiß ich halt nicht, was halt mit denen ist, die einfach Mitglied sind, aber die nie ihre Mitgliedsrechte wahrgenommen haben. Sondern ja, aber ist ja nicht so, dass ich keine Karteileichen kenne. Ich kenne ja auch Mitglieder, die nichts tun, sozusagen. Aber nochmal, ich kann es mir nicht vorstellen, und ich habe da jetzt eine Person im Kopf, die frage ich jetzt auch nochmal die nächsten Tage, wie die sich da verhalten wird. Ich glaube nicht, dass die dafür stimmen würde. Ich glaube, die würde eher einfach den Zettel gar nicht abgeben, die würde eher gar nicht abstimmen, als dafür zu stimmen. Also meinst du eher, dass es so ein, ja, mir egal Modus ist dann? Na, ich meine, denen ist es. Also, der du Rest meinst, des Jahres ist denen ist es ja auch egal, ja, dass sie das Parteibuch haben. Also, das ist egal nicht, aber sie leiten daraus sozusagen keine Verpflichtung oder kein sonstiges, irgendwie leiten daraus nichts ab, dass sie jetzt irgendwie sich mit der Partei mal auseinandersetzen in einer Art und Weise. So gerne ich es glauben möchte, dass diese Partei gegen eine große Koalition ist, aber ich glaube, dass es dann so eine Mischung aus der passiven Mitgliedschaft ist und einem Parteivorstand, der die richtigen Lieder spielen wird. Oh. Und Kamellen. Das ging ja fix. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, aber ich habe keinen Beweis dafür. Also steht hier nichts in diesem Profil. Ja, okay. Wir haben jetzt eine Nachricht bekommen. Ja, mit einem Link zu Abgeordnetenwatch. Aber das ist ja Krokodil. Von Wally44. wir sollten das mal aus. Ich sollte das mal ein bisschen. Ich formuliere das mal ein bisschen um. Wir brauchen einen Beweis. Abgeordnete sind und Funktionsträger der Parteien, also Funktionsträger, ja, sagen wir mal, ab Bezirksvorstand aufwärts, sind ausgenommen. Ja. Weil das Abgeordnete gerade aus dieser in Teilen doch bekloppten Fraktion, die wir da in den Bundestag schicken, alle 4 Jahre wieder, dass die dafür sind, das glaube ich sofort. Ja. Sondern ich möchte einen echten Genossen, der irgendwie so Street-Cred hat, ja, der durch die Straßen geht, und was weiß ich, Bettlern Geld in den Becher schmeißt. So einen richtigen Menschen, ja. Den möchte ich haben. Und der soll oder die soll dafür sein. Und nicht irgendwie so komische Abgeordnete, die da irgendwie sonstige Vorteile oder was auch immer. Ja, den musst du halt nur schon den Beisitzer in einem Kaninchenzüchterverein vorwerfen, die Richard macht und Wobei, ich frage mich, ob ich auch, wenn ich so einer Fraktion wäre, ob ich dann nicht auch so von dieser Machteritis angesteckt werde. Hauptsache regieren. Jetzt wird ja auch noch gesagt, er war nur Kandidat und nie Abgeordneter. In der Sitzung am Mittwoch sprach er sich dafür aus. Ah, ja. Okay, ich sag mal so, dann haben wir jetzt einen. Und aus dem Stand kann ich 150 aufzählen, die dagegen sind. Ja, ich in etwa auch. Wie viele Gliederungen haben sich jetzt mittlerweile dem angeschlossen, dass sie da irgendwie keine große Koalition haben? Also ich weiß, vor dem ersten Konvent hat DL21 bekannt gegeben 120 Gliederungen. Ja. Das ist innerhalb von einer Woche krass. Ja, haben sich gegen eine große Koalition. Ja. Jetzt muss man auch vielleicht ein bisschen so die Organisation der Partei. Also man muss sagen, es gibt 10.000 Ortsvereine in der SPD. Ja. Genau, das ist so ungefähr der. Und das geht dann hoch, dann geht es noch auf die Kreisebene, beziehungsweise Unterbezirke, genau, heißt es dann. Dann gibt es etwa 600 Unterbezirke. Oder Kreisverbände. Ja. Das ist so, das und dann gibt es oder. Dann gibt es die 20 Landesbezirke. Genau, Landesbezirke. Also es gibt zwei, eigentlich gibt es Landesverbände, aber es gibt zwei Bundesländer, die haben noch Bezirke. Niedersachsen mit 4 Bezirken und Hessen hat 2 Bezirke. Ja. Unter der Hand hat NRW immer noch Bezirke, aber, ja, ja, aber. Aber das sind halt keine festen genau, organisierten Gliederungen mehr. Und dann gibt es halt nach diesen 20 Landesbezirken von die Bundesebene. Die Bundesebene. So. Das ist so der Aufbau, der grobe Aufbau der Partei. Und 120 Gliederungen heißt halt, dass sich einer von diesen 10.500 irgendwas, heute 120 dagegen ausgesprochen haben. Aber trotzdem, das ist schon mal eine Hausnummer. Ja. Und ich kenne immer noch, das ist auch interessant, hat sich schon eine Gliederung für die Große Koalition aufgesprochen? Um Gottes Willen, glaube ich nicht. Ja. Höchstens der Ortsverein Hamburg-Wanne-Eickel oder so. Hamburg-Wanne-Eickel? Ja, so in etwa. So, so weißt du, so Hamburg hier, irgendwie Fikimiki-Ortsverein mit so 30 Millionären. Hamburg-Wanne-Eickel? Ja, ich weiß, dass es falsch ist, aber es hörte sich richtig an. Das ist hier auch schön. Es hörte sich so griffig an. Ja. Jedenfalls, genau. Ja, aber ich habe trotzdem Angst vor, dass es doch durchkommt. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Ich meine, ich bin in der Auffassung, das passiert nicht und du bist ja schon eher, denkst ja schon eher, das wird laufen. Nee, ich bin Pessimist. So. Und zwar ein krasser Pessimist. Und ich kann diese Partei nicht einschätzen. So ich sag das meiner Frau ja auch immer, ich bin kein Pessimist, ich bin Realist. Ja, aber... Und ich sehe das jetzt auch mal ganz realistisch, obwohl ich eigentlich hier eher die Rolle des Optimisten einnehme. Nee, ich glaube, das wird nichts. Wollen wir wetten um irgendwas? Na, ich... Klammer auf, ich habe übrigens Schiss, dass du gewinnst, Klammer zu. Ja, eigentlich möchte ich nicht gewinnen bei dieser Wette. Wir können trotzdem wetten. Macht's das nicht erträglicher, vielleicht? Nee, wir können gerne wetten. Das ist genauso wie ich beim Tippspiel. Manchmal gegen Bayern tippe, weil die. dann denke ich mir immer, ah, das hat kein anderer getippt, aber ich kann doch nicht gegen Bayern tippen. Dann denke ich mir immer, ach, ansonsten, dann freust du dich halt immer. Wenn du richtig getippt hast und Bayern verlierst, dann freust du dich über deinen Tipp und wenn Bayern dann doch gewinnt, freust du dich einfach, dass Bayern gewonnen. Wir können eher drauf wetten, wie die Gegenstimmen gegen die GroKo ist. Und ich würde halt sagen, dass es fast 50-50 sein wird. Boah, also nee, ich würde sagen 40-60. Nee. Sowas, da fangen wir jetzt gar nicht mehr an. Da müssen wir noch ausrechnen, zu wie viel Prozent wir Recht und wie viel Prozent wir Unrecht hatten. Und dann wird das nochmal durch irgendeinen Koeffizienten gejagt. Und dann am Ende gibt jeder dem anderen 1,35 Euro oder so. Na, glaubst du, dass die Große Koalition von der SPD, also wirklich mit großer Ablehnung. Nein, das gibt's nicht. Die Frage ist, scheitert die Große Koalition am Mitgliedervotum, ja oder nein? Und ich glaube nein, leider. Ja, ich sag ja. Okay. Siehst du? Das ist alles, was wir haben. Aber ich will das nicht wahrhaben. Das war vor der Sendung, als du es gesagt hast, dass es so knapp sein könnte. Da hat Dennis nämlich schon gesagt, ja, was denkst du denn, was passiert, wenn die Große Koalition mit 51% abgelehnt wird? Nee, ich sage schon mal mit 50,5 oder so. Ja. Und dann war seine Frage, meinst du denn wirklich, dann würde die Partei noch, dann würde die Partei dem folgen, wenn es so knapp wäre? Und ich sage, ja, würde sie, weil ansonsten wären sie tot. Die wären allesamt, wie sie da stehen, wären sie tot. Weil das wäre, und das ist immer wieder betont worden, ich habe jetzt über die Wochen bestimmt 127 Mails von Andrea Nahles bekommen. Gestern sogar mit Sigmar Gabriel dabei. Ja, oh, Wahnsinn. Ja. Das ist übrigens auch ein lustiger Running Gag hier auf Twitter war, unter den ganzen Sozis. schon wieder Mail von Andrea. Und immer stand drunter, am Ende werdet ihr verbindlich darüber entscheiden. Ja. So. Und sobald die auch nur einen Hauch von dieser Position abweichen, ja, dauert das keine 2 Stunden und wir haben einen außerordentlichen Parteitag beantragt von irgendwie 712 Gliederungen. Und den gibt's auch so schnell, da kannst du gar nicht nachgucken. Und dann wird hier außerordentlich ein neuer Vorstand gewählt und dann fliegen die alle raus. Alle. Aber wäre das nicht sogar wünschenswert? Und dann kann die Fraktion kann natürlich dann theoretisch machen, immer noch das eingehen, weil das sind ja frei gewählte Abgeordnete, das ist gar keine Frage, die können das immer noch tun. Ja. Aber das überleben die auch nicht. Alle, die dafür stimmen, überleben das politisch nicht. Und eine Fraktion ohne starke Partei im Nacken kannst du völlig vergessen. Dazu kommt, dass die Medien, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Medien, die werden sich darauf stürzen und werden die Partei in der Luft zerreißen. Das wird nicht passieren, weil alle, die jetzt vorher gesagt haben, das stimmen die Mitglieder verbindlich ab, werden danach, wenn es dann so ein Wortbruch in dieser Sache passiert, wäre nicht der erste Wortbruch, aber dieser wäre ein ganz, ganz krasser Wortbruch nach innen sozusagen. Ja. Die werden es nicht überleben. Und hinzu kommt, dass die Medien auch noch ein Interesse daran haben, das möglichst auszuschlachten, sodass auch noch die Letzten, die gedacht haben, naja, Gott, das 1%, ich kann das jetzt schon verstehen, dass selbst die so aufgestachelt werden, zu sagen, nee, es geht einfach gar nicht, da müssen wir jetzt die Köpfe abreißen. Ja, aber selbst ich traue dem Braten einfach nicht. Also ich habe jetzt zu viel irgendwie... Das ist bei mir übrigens auch so. Das zieht sich bei mir schon durch den ganzen Wahlkampf. Ich denke immer so, irgendwas ist da. Das ist ja eigentlich ganz nett. Aber wo ist eigentlich der Haken? Ja, genau. Ich traue dem Braten halt nicht. Ja. Ich gehe einfach gerade einfach den Worst Case durch. Für mich persönlich. Und wie ich damit umgehen soll. Ja. Das ist halt, machst du eine große Koalition mit oder nicht? Ja, ich werde sie vermutlich mitmachen. Weil irgendwie hänge ich doch an diesem Laden. Ich habe ja auch irgendwie nur... Ach so, nee, austreten werde ich nicht. Nee, aber ich habe auch nur 5 Monate ohne Parteibuch ausgehalten. Da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Ja. Ich bin ja... Du hast noch Noske erlebt, ja. Nee, ich bin ja beim... ich bin ja während eines Wahlkampfes für Gerhard Schröder eingetreten, das darf man nicht vergessen. Ja, das war schon wahnsinnig. Also, ja, aber wann? 2005? Nach oder vor Hartz? Doch, 2005, du hast recht. Ja, klar. Also nach Hartz? Ja, nach Hartz. Okay. Ja, nach Hartz, nach NRW. Okay. Ja, also. Was hat sich denn da geritten? Ja, also schlimmer. Also, ne? Das war schon, also. So nach dem Motto, jetzt oder nie. Na, man merkt schon, also da muss schon jede Menge passieren, ja. dass ich hier aus dem Laden wieder rausgetrieben werde, also. Ja, ich habe ja eher weniger Probleme mit der Partei als mit der Organisation. Also dem Partei, also mit der ich habe weniger Probleme mit der Sozialdemokratie als mit der Parteiorganisation. Ach, mit der Parteiorganisation habe ich auch nicht das Problem. Ich finde einfach die Fraktion ist so eigenartig in ihrem Handeln. Ja. Also wir reden jetzt, wenn wir von die Fraktion sprechen, meinen wir nicht die Fraktion im Abgeordnetenhaus. Die interessiert nämlich keine Sau, weil das Abgeordnetenhaus in Berlin ist ein Halbtagsparlament und so agiert's auch. Und sondern wir meinen die Bundestagsfraktion. Ja, aber ich lebe in 2 Monate in Berlin, ich habe aber in einem Abgeordnetenhaus noch nie was mitbekommen. Also besonders viel machen die auch nicht. Das ist auch irgendwie nur, ich weiß nicht, das wirkt auch so wie so eine Pappdemokratie. Die ist so, also, der Senat regiert, ja. Ja, das ist zum Anmalen. Wir haben jetzt zwar so ein Parlament, aber das nehmen wir selber nicht ernst. So wirkt das irgendwie auf mich. Also wenn du halt aus einem Bundesland kommst, das ein richtiges Parlament hat, dann wirkt die Veranstaltung... wirkt die Veranstaltung da hinten sehr armselig. In der Nähe des Potsdamer Platzes schon irgendwie, naja, zweitklassig ist wohlwollend umschrieben. Ja. Jedenfalls genau, die Bundestagsfraktion. Und damit meinen wir jetzt übrigens alle. Wir scheren jetzt alle über alle Fraktionen gleichmäßig über einen Kamm. So. Die haben auch eine winzige Verwaltung übrigens, ne? Das ist ja ein Halbtagsparlament. Ja, ja. Sind gar nicht anständig arbeitsfähig, aber egal. Das ist ein anderes Thema. Genau, die Bundestagsfraktion, die eigentlich zum größten, also was besonders ja irgendwie ist, es gibt ja drei Strömungen in der Bundestagsfraktion. Seeheimer, konservativ, parlamentarische Linke, links und die Leute, die Karriere machen wollen, Netzwerk ja, Berlin. Ja, also das ist glaube ich ja. eine zu einfache Einteilung. Allein ja, aber schon, es... Allein schon, dass mit dieser Karrieristenvorwurf, der stimmt natürlich im Grundsatz irgendwie, aber halt auch wieder nicht ganz. Ja. Und was sich da alles links nennt in der Fraktion, muss man auch mal genauere Prüfungen übernehmen, bevor man da irgendwie. Genau. Aber es ist, die Fraktion ist aber trotzdem sehr konservativ. Ich habe gesagt, genauere Prüfungen übernehmen, das ist ja auch Quatsch. Ich trinke zu viel Bier. Ich sollte mir ein drittes holen. Ja. Groß natürlich, ja. Ich trinke auch keine kleinen Biere. Holst du mir auch eins? Ja, du kannst ja mal... Worüber rede ich denn jetzt eigentlich weiter? Ich habe jetzt erwartet, dass du jetzt erklärst, wieso die Fraktion komisch ist. Vielleicht gehe ich ein Bier holen und erklärst, wieso die Fraktion komisch ist. Ich versuch's mal. Wir können das ja tatsächlich mal so machen. Also ich halte die Fraktion der SPD im Deutschen Bundestag für die konservativste Fraktion im ganzen Parlament. Jetzt sowieso, weil die FDP rausgeflogen ist, da hätte man sich vielleicht nochmal streiten können. Und ich möchte das jetzt mal gar nicht so sehr an dem genauen Verhalten der SPD-Fraktion erklären. Das kann man sicherlich auch irgendwie, kann ich ja meine These mit gewissen Ausfällen, vielen Dank einiger Mitglieder dieses Hauses, kann man das sicherlich durch, auch durchaus machen. Aber ich möchte das mal nach dem Ausschlussprinzip machen. Hast du einen Öffner? Ja. Okay, alles klar. Die FDP ist jetzt sowieso draußen, aber selbst da gibt es ja noch in Teilen, Prost. Prost. Gibt es ja noch, in Teilen munkelt man ja ein paar Leute, die nicht ganz auf den Kopf gefallen sind. Ja, aber die musst du auch mit der Lupe die, suchen. Die CDU und die CSU, naja, das sind, das ist halt irgendwie so der, ich weiß gar nicht, wie man das anders beschreiben soll, als sozusagen die Reinform des Opportunismus, ja. Ja. Also was die an Zickzack und Wendungen und sonst was hingelegt haben, und es nimmt ihnen auch keiner übel. Ja, das ist also völlig, die, ist völlig die, egal, die können, was die machen. Die können sich auch umbenennen, so ja. Kein Interesse. Also die können sich an die Straße stellen und fordern, dass Ausländer jetzt bitte schön an der nächsten Laterne aufgeknüpft werden. Oder eben, dass wir jetzt erstmal hier so einen schönen Mindestlohn einführen und dann können wir nochmal dafür sorgen, dass die Reichen ein bisschen mehr abgeben. Das würde man also alles abnehmen. Ja. So, das ist alles die irgendwie... Die sind reiner Machterhalt und die Wähler mögen das. Ja, so. Das heißt, da ist auch irgendwie alles rauszuholen. Das heißt, im Zweifel kriegt man da sogar progressive Ideen mitunter. Ja. Den Grünen traue ich das auch noch in Teilen so zu, obwohl ich ganz andere Probleme mit den Grünen habe. Und bei der Linkspartei, glaube ich, braucht man gar nicht drüber reden. Auch wenn es da auch natürlich durchaus strukturkonservative Menschen auch nicht zu knapp gibt. Bei der SPD ist das, SPD-Fraktion ist das halt irgendwie so ein bisschen anders. Ja. Da hat man nämlich einmal so die Kohle-Fraktion. Das darf man, das ist halt, die kommen überwiegend aus NRW. Das ist halt bedingt, weil NRW halt ewig lang an Kohle und Stahl hing. Und hängt. Und hängt. Und hängen möchte. Genau. Weil das sind auch, also es waren früher auch halt für einfache Leute, ich möchte das jetzt, ich versuche das jetzt, also ich gebe den Versuch mal auf, das politisch korrekt auszudrücken, für einfache Leute gut bezahlte Jobs. Ja. So. Die gab es in der Industrie, die gibt es auch heute noch in der Industrie und da war gerade so Kohle und Stahl, das war echt super geeignet, um Leute, die keine hohe formale Bildung haben, Am Wohlstand teilzuhaben, dass sie sich sozusagen ein eigenes Haus kaufen konnten, eigene vier Wände und irgendwie anständig Familie gründen. Das war Sozialdemokratie irgendwie 60er, 50er, 70er, so. Das war so schön. Genau. Ich finde auch Industrie eigentlich nie schlimm und ich finde auch so dieses Kohle, Gas und Stahl und so, das hat auch Charme. Man darf halt nicht den Fehler der Engländer machen und die Industrie kaputt machen. Genau, ja. Ich finde das auch romantisch ein Stück weit und ich finde das auch unterstützenswert. Aber da hat man halt sozusagen irgendwann ist mit Kohle Schluss. Ökologisch halt irgendwann doch ein Problem und muss sich dann mal überlegen, was man denn mit den Leuten macht. Das ist ein Problem. Ja. Das sollten wir auch irgendwie besser angehen, als wir es tun, weil nämlich das, was wir jetzt sagen, ist, naja, wir müssen weg von der Kohle. Und wir haben auch schon so halbwegs Antworten, wie wir das dann mit der Energieversorgung hinkriegen. Auf der anderen Seite, was wir mit den ganzen Leuten machen, die da vorher irgendwie gearbeitet haben, da haben wir keine Antworten drauf, obwohl man ja da auch wieder mal drüber nachdenken könnte. Egal. Auf jeden Fall gibt's da halt so diese Kohlelobby, die dementsprechend ein bisschen so, gerade was Umweltpolitik so ein bisschen. Und irgendwie das einzige Highlight aus NRW ist, oder das einzige Lichtblick ist irgendwie der Kälber, der irgendwie alles entgegenhält. Ja, das ist echt eine coole Sau. Ja. Ja, der hat ja da in Bonn seinen Wahlkreis. Ja. Der macht so gläserner Abgeordneter. Ja. Das heißt, wenn er irgendwie mit Lobbyisten Termine hat, sich zum Essen trifft und so, das veröffentlicht er alles auf seiner Homepage. Macht er seit Jahren, finde ich sehr vorbildlich, legt seine Einkünfte offen und so. Das ist echt gut. Das ist auch ein bisschen schade, dass der nicht so im Rampenlicht steht. Egal, wir machen hier Nebenkriegsschauplätze auf. Dann, also was hat die Kohle, Gas, ja, und dann hat man noch die Seeheimer, die ich schere jetzt natürlich auch wieder alle über einen Kamm, pauschalisieren. Das macht man so, ja, wenn sich da jemand angegriffen fühlt und irgendwie gute Gegenargumente hat zu meiner Position, dann kann man sich ja auch mal melden. Ich kotze es jetzt erstmal so hin. Die haben durchaus auch nachgewiesene Verstrickungen persönlicher Natur, ich will da jetzt keine Namen nennen, Gas. Hast du das Foto gesehen? In die Rüstungsindustrie. Hast du das Foto gesehen? Welches Foto denn? Johannes Kahrs mit einem deutschen Rammler im Arm Ich habe darüber stundenlang getwittert. Ach, das war das. Ich habe nämlich nur gelesen, wer hier... Kasschen? Wer Hasen halten kann, kann... Oder nee, können Sie einen Hasen halten? Ja. Ja, dann sind Sie jetzt Sprecher des Seeheimer Kreises. Ja. Okay, alles klar. Da gibt's halt deutliche Verstrickungen in Rüstungsindustrie und Waffenindustrie und so. Also das ist schon irgendwie, da gibt's auch tausende FAZ-Artikel drüber, die auch sich da... Wo war das denn? Kann ich den Züchterverein? Okay, wollen wir das Foto verlinken? Ja. Das ist auch nett. Das können wir mal verlinken. Das ist, glaube ich, echt eine lustige Sache. Das ist der Holsternholz Leistungsschau. Irgendwo in Hamburg. Ja. Der deutsche Rammler. Ich hatte ja auch mal Kaninchen, ne? Das ist ein Hase. Ist es ein Hase? Natürlich, ein deutscher Rammler ist ein Hase. Hasen sind diese fetten Viecher. Kaninchen sind ja kleine. Nee, es gibt auch riesengroße Kaninchen. Ja, klar. Ernsthaft? Mhm. Hier, wie heißen die denn noch? Meinst du hier die aus der Wolle gemacht werden? Nein. Ich meine, es gibt auch deutsche Kaninchen, die sind riesengroß. Egal. Meine Kaninchen, für die habe ich dann 50 Mark bekommen. Und sie haben gut geschmeckt. Habe ich mir sagen lassen. aber ich hatte mal Kaninchen. So. Wo war ich denn jetzt noch stehen geblieben? Genau. Da gibt es halt so diese Verstrickung in Rüstung und Waffen und sonst was, die auch dafür sorgen, dass die SPD ein... Nein, dass da in ihren Gefilden der Nachwuchs dementsprechend herangezogen wird und auch... Sozusagen, man hat so Strukturen Seeheimer werden nicht aussterben. Aufgebaut, die den Machterhalt der eigenen Ideologie auf längere Zeit festschreiben, ohne dass es einen Anführer gibt oder so. Es gibt, das wird dieser. Genau, man hat einfach so ein System implementiert, was einfach am Ende so selbst erhaltet, genau, was so gewisse Ergebnisse ausspuckt. Richtig. Ja, indem man auch Vernetzung betreibt, zum Beispiel. Genau. Und zwar nicht so ganz einfache Vernetzung, so dumm, wir treffen uns alle mal und dann machen wir hier eine Feier, das gibt's natürlich auch. Aber indem so nach und nach einfach mal jeder so einen 400-Euro-Job beim Abgeordneten kriegt. Ja, Praktika. Und dann kennt einfach jeder jeden und dann ist natürlich schon viel einfacher. Das ist natürlich im Einzelfall, ist es den Leuten ja gar nicht vorzuwerfen, weil das ist ja gar nicht dumm und auch jungen Leuten sozusagen die Möglichkeit zu geben, auch Kontakte zu knüpfen und so, das ist ja alles im Einzelfall immer alles gut und schön, aber da ist natürlich. Aber es ist ein System. Das ist, der Gedanke dahinter ist natürlich schon ganz anderer. Hast du das Zitat von Heiko Maas mitbekommen? Ja. Super, grandios. Willst du es nochmal sagen? Ja, und zwar hat Johannes Kahrs. Wiederholt. Von dem hatten wir es ja bisher in dieser Sendung noch nicht. Ja. Wiederholt in den Medien verlautbaren lassen, dass die CDU, dass die SPD ja unbedingt das Finanzministerium bräuchte. Genau. Sonst wird das mit der Großen Koalition ja nichts. Ja. Und alle haben immer betont, es geht erstmal um Inhalte. Ja. Ja. Und sonst gar nichts. Auch heute gab es wieder, hat Sigmar wieder gesagt, übrigens hier, ne, eure ganzen Spekulationen, wir haben über Ministerien weder in den Sondierungen, wir haben noch nicht mal in unserer Verhandlungsgruppe darüber gesprochen. Ist nicht mal zu Wort gekommen. So, das hat er heute, ob man das jetzt glauben will oder nicht, also ich vermute mal. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es so war. Und er hat halt immer wieder gesagt, das ist immer so ein bisschen torpediert, hat gesagt, ich will das Finanzministerium, das müssen wir haben, sonst geht's nicht. Das ist in der Sache auch gar nicht dumm, weil aber der Zeitpunkt war. Weil das Finanzministerium nämlich tatsächlich das einzige ist, was mit Einspruch. Genau, was der Kanzlerin da noch ein bisschen in die Parade fahren kann. Ja. Aber das ist halt, das steht halt jetzt nicht an. Und das ist halt absolut völlig bekloppt, das zu fordern jetzt zu diesem Zeitpunkt, weil das führt nämlich höchstens dazu, dass sie sagen, naja, dann kriegt ihr halt das Finanzministerium, dafür kriegt ihr aber nur zwei weitere Ministerien und außerdem dürft ihr nichts aus eurem Wahlprogramm umsetzen, Edgebadge. So, aber er hat es halt immer wieder gemacht und hat Heiko Maas, seines Zeichens Vorsitzender der SPD Im Saarland. Und mittlerweile eine ziemlich coole Sau, ehrlich gesagt. Saarland ist übrigens so groß, fast so, also Luxemburg ist fast so groß wie Saarland. Okay. Habe ich letztens irgendwo gelesen. Man könnte auch dieser, das ist so groß wie, das ist irgendwie zweimal das Saarland oder so, oder halb so groß wie das Saarland, könnte man auch einfach Luxemburg nehmen. Nee, weshalb? Aber Saarland halt. Saarland, nee, habe ich jetzt nur gelesen, wollte ich jetzt aber sagen. Aber seitdem Heiko Maas dem mittlerweile egal ist, ob er gewinnt oder verliert, ist er eine coole Sau geworden. Ich fand den vor der Wahl da im Saarland gar nicht so schlimm. Was ich halt nicht nachvollziehen konnte, ist, dass er nicht rot-rot machen wollte. Ja. Gerade mit Oskar. Die kennen sich doch von früher. Also das ist ja, sein Ziehvater. Ja, ja. Also ich glaube, die haben sich verstritten einfach. Das persönlich ging das nicht mehr. Ja. Ach, egal. Jedenfalls hat Heiko Maas gesagt, dass einige Leute scheinbar eine mehrwöchige Spargelfahrt. Nein, du du nimmst schon wieder die Pointe vorweg, ohne sie anständig aufzubauen. Er hat gesagt, einige Abgeordnete brauchen nach diesem langen Wahlkampf, ich paraphrasiere das jetzt so genau, ein Wortlaut kenne ich jetzt auch nicht mehr, brauchen nach diesem langen Wahlkampf und den ganzen Anstrengungen, die wir da hatten, offenbar einen längeren Urlaub. Vielleicht gibt es ja eine mehrwöchige Spargelfahrt der Seeheimer. Nee, er hat nicht Seeheimer gesagt, er hat nur Spargelfahrt gesagt. Ach so. Ja. Aber jeder weiß, dass die Seeheimer jedes Jahr ihre Spargelfahrt machen. Genau. Und damit war halt... ja. Das war ein schönes Zitat, ja. Ja. Jedenfalls, genau. Die Seeheimer, die Kohlefraktion. Was gibt es denn noch in der Bundestagsfraktion? Ja, jede Menge Holzköpfe. Ja. Und dann gibt es natürlich ein paar gute Linke. Ja. Also, wie gesagt, ich habe das eher so nach dem Ausschlussprinzip immer gesagt, dass die SPD-Fraktion die konservativste im Bundestag ist. Ich halte das auch für durchaus einen validen. Also, das kann man. Lässt sich hören, würde der Jurist sagen. Das kann man vertreten. Lässt sich hören. Und naja, wie beenden wir das Thema denn jetzt mal? Was haben wir, also, wir müssen noch wetten. Um was wetten wir denn jetzt? Ich sage, es kommt nicht zu einer großen Koalition, weil es am Mitglieder scheitert und du sagst, das Gegenteil wird der Fall sein. Ja. Was ist denn jetzt der Wetteinsatz? Ich weiß nicht. Schlag was vor. Der Verlierer kocht für den Gewinner. Ja, das würde ich aber sowieso machen mal. Ich würde dich sehr gerne mal auf polnische Pierogi einladen. Selbstgekochte. Selbstgekocht, ja? Ja. Von Anfang bis zum Ende. Ja. Das heißt, du machst den Teig selbst. Ja. Du machst die Soße selbst. Es gibt keine Soße. Es gibt keine Soße, sondern? Ich könnte eine Sahnesoße dazu machen. Ja, ja. Kann man machen. Okay. Aber ich würde den Barsch selber kochen, die rote Beete. Ja. Keine Instant-Scheiße. Richtig. Keine Geschmacksverstärker. Und zwar weder Zusatz noch Inhaltsstoffe. Zwiebeln, ja, aber Zwiebeln gelten ja nicht als... Ja. Also auch kein Brühepulver. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekommen würde auf eine... Nee, Suppengemüse kriege ich hin. Ja, machen wir auf Suppengemüsebasis. Ja. Ja. Alles schön selber machen. Ja. Okay. Ja, aber das hätte ich sowieso mal gemacht, sobald die Küche hier steht. Ja, genau. Und ich kann mir auch noch ein Gericht ausdenken. So. Reste in den Topf werfen und Nudeln kochen. Deine berühmte verbrannte Erbsensuppe, hä? Die mochtest du ja. Ja, die war super. Ja, gut. Jetzt haben wir noch gar nicht angesprochen, das können wir vielleicht noch mal kurz einstreuen, dass es ja auch verfassungsrechtlich gar nicht so unbedenklich wäre, so eine große, übergroße Koalition zu haben. Ja, weil wenn du an dem unter 25% bist. Also die Union und die SPD verfügen zusammen über 83% der Sitze des Bundestages, glaube ich. Genau, die könnten eigentlich sagen, ja. Braucht nicht kommen. Die das ist, und zwar diese Dreiviertelmehrheit, das hat nochmal eine besondere Bewandtnis, dass es da nach ein bisschen hart wird. Und zwar brauchst du nämlich für so gewisse Minderheitenrechte 25%, zum Beispiel um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Ja, oder ein Organstreitverfahren einzuleiten. Genau. Also quasi die zwei fundamentalen Rechte der Opposition, neben dem Fragerecht. Ja. Früher war beim Untersuchungsausschuss, der war früher mal bei einem Drittel. Wurde aber auch, glaube ich, während der... Genau, wurde herabgesetzt auf 25%. Selbst das ist noch zu hoch. Und jetzt wäre es halt so, da würden Grüne und Linke halt nicht zusammen rankommen. Das ist verfassungsrechtlich, das ist problematisch, weil das ist natürlich eine gewisse Kontrollfunktion. Ja. Also eigentlich soll das Parlament ja die Regierung kontrollieren. Ja. Nur hat man ja in modernen westeuropäischen Demokratien, hier so mit parlamentarischen Demokratien, hat man ja immer Koalitionen im Parlament, die die Regierung tragen. Ja. Und deshalb diese Kontrollfunktion in Teilen ausfällt. Ja. Nicht komplett, weil natürlich auch, wenn natürlich auch der Minister aus deiner Partei kommt, stellst du trotzdem Fragen an sein Ministerium, wenn du Fragen hast und so. Ja. Das passiert ja natürlich trotzdem. Aber die werden halt nie so scharf sein. Ja. Das sind einfach so Informationsfragen, weil du die für deine tägliche Arbeit brauchst zum Beispiel. Das fällt also aus. Und deshalb gibt es halt solche Sachen wie einen Untersuchungsausschuss, den man dann irgendwie einrichten kann, wo man dann mal auch Zeugen laden kann. Oder genau, Zeugen laden kann, Leute vernehmen kann. Ja. Und da hat man dann 25%. Und das führt sich übrigens weiter, wenn du diese qualifizierte Minderheit hast von 25%, also normalerweise beschließt du ja alles in einem Ausschuss einfach per Mehrheit, aber wenn du halt im Untersuchungsausschuss das mit dieser qualifizierten Minderheit beschließt, zum Beispiel einen Beweisantrag oder was auch immer, dann darf der nur abgelehnt werden von der Mehrheit, wenn es dagegen irgendwelche verfahrensrechtlichen Bedenken gibt. Ja. Weil man sagt, das ist nicht zulässig zum Beispiel. Es gibt ja Anträge, die sind nicht zulässig sonstige Geschichten. Auch übrigens der Untersuchungsauftrag, der am Anfang des Untersuchungsausschusses steht, selbst der darf nicht abgeändert werden eigentlich, wenn 25% des Hauses den beantragen. Das ist in der Geschäftsordnung geregelt, oder? Ja, das ergibt sich aber, das sagt man immer so leicht. Das ist ja im Prinzip einfach nur Binnenrecht. Das ist ja, ich wollte gerade fragen, was kann das Verfassungsgericht da tun? Im Zweifel. Das ist ja eigentlich nur Binnenrecht. Ja. Das betrifft ja nur den Bundestag selber. Aber natürlich muss der Bundestag sich natürlich auch an verfassungsrechtliche Grundsätze halten. Und dieser Minderheitenschutz. Der steht im Grundgesetz. Ja. Aber der wird ja abgeleitet von. Also das Ding ist halt folgendes: Parlament soll Regierung kontrollieren. Ja. Das ist so unsere Staatsorganisation, darauf baut es auf. Das ist aber in Wirklichkeit nicht so, weil du halt diese Regierung tragenden Koalitionen hast. Deswegen brauchst du Opposition. Oder dann hast du die Opposition. Du hast automatisch deshalb eine Opposition. Ja, genau. Ja. Und die kontrollieren dann sozusagen, können die aber nicht komplett, weil sie keine Mehrheit haben. Ja. Sonst hätten sie eine eigene Regierung wählen können. Früher war das ja anders, da hat der Kaiser einfach die Regierung eingesetzt und da hat er das Parlament einfach draufgedroschen, weil die haben halt alle was gefunden, wenn der Kaiser eingesetzt hat. Daher stammt das sozusagen noch. Und weil es keine, weil du diese Kontrollfunktion der Mehrheit des Parlamentes nicht mehr hast, also weil die Mehrheit des Parlamentes ist nicht mehr und damit das Parlament als Ganzes, weil die Mehrheit entscheidet ja immer fürs Parlament, wird diese Kontrollfunktion nicht mehr so hundertprozentig ausgeübt. Und damit es dann nicht zu so einer Diktatur der Masse in Anführungsstrichen kommt, um mal dieses alte Ding wieder auszugraben, also damit halt nicht die Mehrheit einfach sagen kann, ist das schön, dass ihr Bedenken habt, aber geht halt nach Hause. Ja. Muss es verfassungsrechtlich, um diesen Kontrollauftrag noch wahrnehmen zu können, eine Art von Minderheitenschutz, wie auch immer geartet, geben. So, also es ist abgeleitet von allem. Das ist aber sozusagen, das ist, indem man sich mal über Staatsorganisation im Grundsatz und so Gedanken macht und dann mal so ein bisschen nach demokratischen und nach Staatsgrundsätzen bei uns so nachdenkt und dann mal schaut, wie ist das eigentlich alles gemeint und so und wie sorgen wir dafür, dass diese Grundsätze, dieser Demokratiegrundsatz und Rechtsstaat und was dann noch alles in der Verfassung steht, dass das so halbwegs gewahrt wird, Also das gibt kein Handbuch, wie das zu funktionieren hat. Ja. Aber daraus ergeben sich so gewisse Spielregeln, wie das so halbwegs laufen müsste. Genau. Aber was könnte jetzt passieren? Also ich bin der Meinung, um mal noch ein bisschen auszuweichen, also ich bin der Meinung, dass diese 17%, die sie dann haben, dann einfach ausreichen müssen. Ja. Dann musst du nämlich diese Regeln in der Geschäftsordnung verfassungskonform auslegen. Ja. Die musst du nicht ändern. Sie musst einfach nur verfassungskonform auslegen, ja. Und dann musst du sagen, dass diese, wenn, dass diese Minderheit dann ausreichen muss. Ja. Ja. Man könnte sozusagen auch, man muss sie verfassungsgemäß reduzieren oder so. Wie auch immer man das dann juristisch-technisch genau ausdrückt, ist auch gar nicht so wichtig. Es gibt nämlich einen lustigen Fall, den man immer im Staatsorganisationsrecht im ersten Semester bespricht. Oh, ein erstes Semesterbeispiel. So. Und zwar gibt es das sogenannte Prüfrecht des Bundespräsidenten, beziehungsweise gibt es das überhaupt, ist nämlich eigentlich die Frage. Ein Gesetz tritt ja nur in Kraft, wenn es von Bundestag beschlossen ist, wenn es ein Zustimmungsgesetz ist, auch vom Bundesrat, wenn es ein Einspruchsgesetz ist, wenn der Bundesrat keinen Einspruch erhoben hat, beziehungsweise wenn er einen Einspruch erhoben hat, nicht überstimmt worden ist, und dann wieder überstimmt worden ist vom Bundestag, dann haben wir erstmal das abgestimmte Bundesgesetz und das tritt erst in Kraft, wenn der Bundespräsident es unterschrieben hat und wenn es im Bundesgesetz das veröffentlicht wurde. Genau. So. Letzteres, Veröffentlichung, das ist jetzt nicht so ein Riesenproblem. Aber das ist ein Automatismus. Ja, das kriegt man halt schon irgendwie hin. Wenn das halt da keiner veröffentlichen will, dann schmeißt du sie alle raus und stellst dir jemanden an, der es veröffentlicht. Ja. Beim Bundespräsidenten sieht das ein bisschen anders aus. Den kannst du nämlich nicht so leicht rausschmeißen und einfach einen neuen dahinsetzen. Und der prüft auch eigentlich. Und dann ist die Frage, was ist denn jetzt eigentlich, wenn der sagt, nö, das unterschreibe ich nicht. Wie beim Luftfahrtsgesetz. Ist die Frage, darf er das? Und ist die Frage, hat er ein Prüfrecht? Hat er vielleicht auch sogar eine Prüfverpflichtung? Okay. Was ist die Antwort? Na, die Antwort ist so, wie es halt in Jura immer ist. Das kommt drauf an. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Dürfen wir hier so eine Kasse einrichten? Jedes Mal, es kommt drauf an, so 50 Cent einwerfen. Also grundsätzlich ist... Und dann muss man halt darüber, ne, in der Klausur dann irgendwie an der geeigneten Stelle im Gutachten darüber ein bisschen diskutieren und sich auslassen. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Stellung des Präsidenten bei uns, der ist Grüß August, ja. Der hat nichts zu entscheiden, sondern der ist dafür da. Wir haben irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, aber wir wollen halt immer noch so einen Ersatzkaiser. Ja. Einer muss halt noch irgendwie dastehen und das repräsentieren und so. Und dafür ist er im Wesentlichen da. Andererseits, wenn es ist so die herrschende Meinung, ja, ich will die anderen Meinungen nicht außen vor lassen. Recht ist ja auch nicht immer so ganz so einfach. Da gibt es ja auch mal viele verschiedene Leute, zwei Juristen, sieben Meinungen. Die herrschende Meinung sagt, genau, dass er er darf prüfen. Ja, aber unter bestimmten Voraussetzungen. Also bei einer großen Koalition, ja, zum Beispiel, sagt man, ist die Opposition so schwach, dass du quasi noch einen zusätzlichen Oppositionsbundespräsidenten brauchst. Ja, genau. Und zwar nicht aus politischen Gründen, sondern nur aus rechtlichen Gründen. Ja. Ja? Und gerade in diesem Fall, der jetzt eintreten könnte, ja, dass die nicht mal dagegen klagen könnten, dass da, dann muss vor dem Verfassungsgericht Bundespräsident gegen das Gesetz, für sie einspringen. Dann muss der Bundespräsident an dieser Stelle für sie einspringen. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit. Also, was heißt, er kann... Und aus diesem Prüfrecht wird das mit diesem Bundespräsidenten passieren? Das ist gar nicht die Frage, die wir hier beantworten wollen. Erstmal nur, ob das überhaupt geht, ob das überhaupt muss. Darf er das? Die Antwort ist ja, in bestimmten Fällen wahrscheinlich schon. Aber er macht es auch. Und dann ist die Frage, wenn er es darf, muss er es dann auch machen? Ja. Das ist ja korrespondiert mit diesem Prüfrecht auch eine Prüfpflicht. Ja. Da kann man dann auch wieder drüber diskutieren, aber wahrscheinlich ist sozusagen die Antwort bei dieser riesen übergroßen Koalition ganz klar, dass der Bundespräsident da wohl eher auch dazu beitragen muss, Gesetze, die nicht beim Verfassungsgericht überprüft werden können, weil die Opposition zu klein ist, als dass sie klagen können. Genau. Das müssen die dann immer in der Landesregierung über Bande spielen. Wenn sie dürften. Was? Die Landesregierung darf auch nicht gegen ein beliebiges Bundesgesetz klagen. Ja, ja. Sie müssen ihren Kompetenzen beschnitten werden, ja. Genau, aber das ist sozusagen, also das ist aber in sagen wir mal, vielen Fällen. Ja, aber es geht das. Ja, ja, aber trotzdem ist es nicht immer so. So. Genau. Guter Einwand. Und trotzdem, und es gibt natürlich auch Gesetze, von denen, glaube ich, auch, und Bürger ist auch schwierig, bevor die klagen und dann dauert das Verfahren und dann ist es schon in Kraft und Folgen stehen. Bei den Bürgern meinst du? Ja, das ist sowieso ganz schwierig. Ja. Gerade gegen Gesetze an sich einfach klagen, ohne dass du irgendwie dass du irgendwie ein Bußgeld bekommen hast oder dass dir irgendwie sonst wie eine Entscheidung vorgelegt wurde. Einfach nur, das ist nochmal ganz besondere Anforderungen. Aber wir wollen hier jetzt keine Rechtsvorlesung draus machen. Jedenfalls, okay, das heißt, aber könnte es nicht passieren, dass du einfach sagst, und wo man auch noch sagen muss, wahrscheinlich ist es auch noch so, dass er bei offensichtlichen Grundrechtsverstößen, dass er da auch noch sagen kann, Moment mal, stopp jetzt. Das heißt, selbst wenn es eine große Opposition gibt, ja, ist bei offensichtlichen Grundrechtsverstößen, dass er da sagt, Moment mal, das heißt ja, jetzt warte ich. Den Fall gab es ja einmal mit dem Fluggesetz. Das Abschussrecht, also dass der Innenminister den Abschuss vom Passagierflugzeugen befehlen kann. Genau. Bei Terrorattacken. Genau, da hat der Bundespräsident damals die Unterschrift verweigert. Ja. Und gesagt, ich warte jetzt erstmal darauf, was das Verfassungsgericht sagt. Das war auch wohl rechtmäßig. Ja. So. Da ist aber natürlich ist man sich da überhaupt nicht einig. Aber vor allem war es legitim. Moralisch legitim ist, ja, klar, aber das ist natürlich auch eine Bewertung. Aber rechtlich war es wohl schon in Ordnung. Aber man hat gemerkt, da waren jetzt ganz viele Wenns und Abers und in diesem Fall vielleicht und hier noch eine Stellschraube und so. Und an allen diesen Abzweigungen, die wir vorhin irgendwie so genommen haben, wo ich noch angedeutet habe, dass es da auch noch irgendwie eine andere mögliche Auslegung gibt. An allen diesen Stellen gehen die Meinungen halt irgendwie überall total auseinander. Das muss man sich wie so ein Baum vorstellen. Man kommt da unten, der Stamm, ja, kommt man mit dieser einfache Frage, was eigentlich mit dem Bundespräsidenten, und dann schachtelt sich das immer weiter auf. Ja, die interessante Frage für mich ist, kann es passieren, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, diese Große Koalition geht so nicht? Oder sagt, nee, aber oder sagt, das Bundesverfassungsgericht sagt, so, diese Geschäftsordnung geht so nicht, es muss anders sein. Wird sich das Bundesverfassungsgericht quasi in ein anderes Organ einmischen? Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber eher, die Lösung des Bundesverfassungsgerichts wird sein, Grüne und Linke klagen. Ja, dann müsste das Verfassungsgericht eigentlich sagen, Klage ist unzulässig. Ja, aber sie wird sie trotzdem annehmen. Die Klage ist unzulässig. Und dann werden sie aber sagen, also normalerweise wäre die unzulässig. Ja. Aber jetzt gucken wir uns das hier mal an und die Verfassung und jetzt schauen wir mal und Minderheitenschutz und bla. Und leiten dadurch in diesem besonderen Fall... Ja, muss diese Anforderung nicht erfüllt sein. Ja. Und das ist, glaube ich, die Lösung, die bei rumkommen wird. Das ist auch die zweckdienlichste Lösung. Ich glaube nicht, dass das letztendlich wirklich verfassungsrechtlich so schlimm ist, wie es da teilweise in irgendwelchen Blogs dargestellt wurde. Ich glaube nicht, dass das so sein wird, weil das Verfassungsgericht eigentlich immer ist immer in der Geschichte gezeigt hat, dass es auf der richtigen Seite stand. Ja. So, und das würde auch, glaube ich, hier der Fall sein. Ja. Also das Problem sehe ich da nicht so stark. Natürlich ist es politisch, ich finde es einfach beschissen, dass wir uns eigentlich auf Karlsruhe im Zweifel verlassen müssen. Als Ersatzregierung. Was heißt Ersatzregierung? Also, naja, aber ich will halt nicht nochmal irgendwie zum 10. Mal irgendwie Gleichstellung von Homosexuellen von Karlsruhe bestimmt haben und nicht durch die Politik. Ach so, ja, gut, na, aber und ich, andere wir, reden Dinge. Jetzt, wir reden jetzt ja über die, über diese, ja, über Staatsorganisation, das ist ja schon ein bisschen was anderes. Aber jedenfalls, es wird nicht wahrscheinlich sein, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, diese große Diskussion geht so nicht. Nö. Sie wird einfach sagen, es muss anders gemacht werden. Was heißt anders gemacht? Also, die Geschäftsordnung muss anders ausgelegt werden. Ja, genau, zumindest anders ausgelegt werden. Ja. So. Und natürlich, dass hier, Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Ne? Da sind ja auch Zulässigkeitsvoraussetzungen und so geregelt. Das muss man dann verfassungskonform auslegen. Das ist dann so der Terminus technicus da. Stelle. Verfassungskonform auslegen, okay. Ja, das, so sagt man das dann. Ja. Ne? Wenn man eine Regelung hat, die so, wie sie da steht, jetzt nicht so, wo man sagt, so eigentlich... Die äußeren Umgebungsvariablen haben sich so stark geändert, dass das eigentlich so nicht mehr geht. Ja, oder man sagt, naja, die Regelung an sich, also so wie es da steht, ist es eigentlich verfassungswidrig, aber dieses eine Wort legen wir jetzt besonders weit aus, zum Beispiel, und dann passt das so. Das kann man da an der Stelle machen. Aber das ist auch irgendwie Technik und das ist irgendwie gar nicht so interessant, wie es letztendlich dann genau funktioniert. Ich finde sowas extrem spannend, deswegen frage ich jetzt gerade. Da musst du Jura studieren. Nee, will ich ja nicht. Ich würde gerne Jura verstehen, aber ich will eigentlich dann nicht mit viel. Ja, und zwar sage ich dir, wie du das machen kannst. Es gibt so eine ganz tolle Buchreihe. Die fand ich immer extrem nett. Und zwar, wie heißt die denn noch? Oh Gott, wie heißt das denn noch? Gib mir einen Tipp, ich kann leider deine Gedanken nicht lesen. Wie geht das? Nein. So Lehrbücher. Und zwar auf Fragebasis. So ganz, ganz einfaches Deutsch, ganz einfach geschrieben. Wir gehen jetzt hier, es gibt hier, das ist eine Ausgangsstellung sozusagen, dann machen wir einen Fall und dann gehen wir den Stück für Stück durch. Okay. Wie heißt das denn noch? Das fällt mir nicht mehr ein. Von so einem Rechtsanwalt aus NRW irgendwie begründet. Aber schon seriös, oder? Ja, also schon ein Lehrbuch, ja, damit kann man auch lernen. So, aber das ist halt so schön einfach geschrieben, dass ich glaube, dass auch Nicht-Juristen damit klarkommen würden. Weil der halt auch schreibt, übrigens, wenn ich hier einen Paragraphen sage oder einen Artikel aus irgendeinem Gesetz oder einer Verfassung oder so, dann schlag das Gesetz auf und liest dir das Ding durch. Ja, meistens verständlich. Weil, aber nur mit Gesetzeslektüre kommst du halt letztendlich weiter. So. Egal. Das finden wir noch raus und verlinken das dann im Zweifel auch irgendwie. Aber verwaltungsrechtlich ist das schon alles sehr heikel, Ganze. Ja, das ist halt nicht ohne. Es gibt da ein paar Probleme, aber ich glaube auch nicht, dass es irgendwie unlösbar wäre. Zusammenfassend kann man sagen, politisch, verfassungsrechtlich, Große Koalition ist Mist. Also ja, das ist tatsächlich so. Und zwar aus einem anderen Grund. Politisch ist das natürlich ein Problem. Ja, weil die Opposition einfach nicht sonderlich sichtbar sein wird. Das ist wahrscheinlich das eigentliche Problem. Und das wird wahrscheinlich auch, das ist dann wahrscheinlich auch demokratisch eher das Problem als die verfassungsrechtlichen Geschichten, die da wirklich reinspielen. Das, glaube ich, geht da nur eher um Aufmerksamkeit, was uns hier wirklich was wirklich schädlich ist, irgendwie ein bisschen. Na gut. Ja, dann machen wir mal das nächste Thema. Ja. Und zwar stehe ich dafür ganz kurz auf. Ich will es ja mal holen. Das ist ja schlimm. Ja, und zwar. Und zwar wird es jetzt wie bei den Fanboys heute hier. Wie? Ich habe die Fanboys nicht gehört. Die machen auch immer so einen Konsumteil. Ach so, ja. Ich setze mich mal ein bisschen mal. Wir konsumieren jetzt. Genau, und ich habe mir ein Kindle Paperwhite gekauft. Ja. Ich zeig dir mal, Renke. Ah ja. Ganz geil. Weil ist ja klein. Ich dachte gar nicht, dass es so klein ist. Also ich habe mir eine Hülle gekauft. Die Hülle kostet irgendwie 15 Euro. Aber ich merke gerade, im Bett ist es ohne Hülle geiler zu lesen. Und ich krieg den nie. Ja, aber da fällt die Hülle ja so zu. Das will man doch gar nicht haben, oder? Wenn man das so über den Kopf hält. Ach so. Aber ohne Hülle ist halt dick leichter noch, weil die Hülle wiegt schon ein bisschen mehr. Ja. Ich will dir mal ohne Hülle geben. Aber du merkst, er hat schon ein eigenes Gewicht schön. Ja. Ist schön handlich. Man kann damit richtig krass lesen. Ich habe noch nie so schnell gut lesen können. Also ich habe zum Beispiel jetzt ein 300-seitiges Buch durchgekommen. Ich habe jetzt mir Harry Potter aus der Leihbibliothek von Amazon Prime geholt. Also man darf als Amazon Prime-Kunde einmal im Monat ein Buch kostenlos leihen. Ja. Für wie lange? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, für immer. Oder so eine Art. Oder so ein Ding. Ach so, nur dass wenn du dann Neues haben willst, musst du das wieder zurück. Ja, genau. Jedenfalls habe ich das innerhalb von 3,5 Stunden auf dem Kindle durchgelesen. Na, vier Stunden Buch insgesamt. Abgeschlossen. Wie mache ich denn jetzt das hier wieder auf? Wie gehe ich denn hier zurück auf Seite 1? Auf Seite 1 gehst du am besten über. Na, erstens kannst du ja die Helligkeit regulieren. Hier oben, warte. Kannst du hier oben hinklicken. Kannst du erstmal die Helligkeit regulieren. Da siehst du halt, dass das Ding schon wirklich krass hell ist. Ja, okay. Und wirklich auch dunkel ist. Ja, aber im Bett braucht man das ja nicht so. Genau. Halt, dunkel ist. Und oben, muss ich jetzt mal klicken. Ups. Gehe zu und dann kannst du hier Seite anfangen. Ah, okay. Und ich finde den Kindle richtig krass. Also ich habe, lesen macht damit wirklich viel Spaß. Ich habe ihn mir halt gekauft, weil es vom Start im Kindle gab es die Aktion, hier für Prime-Kunden gibt es 30 Euro billiger, das Ding, also für 99 Euro. Da dachte ich mir so, okay, das kannst du investieren. Und das Ding ist schon ziemlich cool. Es ist angenehm zu lesen, man kann schnell lesen, mit dem WLAN kommt man schnell an Bücher ran. Im Zweifel macht man sich auf dem Handy das WLAN an. Oder was ist hier? Tethering. und kann sehr cool damit arbeiten. Mhm. Oder zumindest lesen. Und Helligkeit, alles super. Akkulaufzeit ist auch geil. Das Ding hält irgendwie gefühlt ewig. Also Amazon bewirbt es mit 2 Wochen. Und wie lange bist du jetzt damit schon? Ich habe ihn jetzt seit auch 2 Wochen und habe ihn noch nicht geladen. Okay. Und jetzt glaube ich irgendwie bei 40% noch. Na, nee, ein bisschen weniger. Sieht hier nach 25 aus. Ja, genau. Ja. Was cool auch ist, aber das muss ich überlegen, wenn ich es weiterführe, Zeitung drauf zu lesen. Und zwar habe ich die Süddeutsche jetzt im Probeabo. Ja. Für 2 Wochen. Wenn ich die Zeit hätte, ist es recht cool, weil du wirklich dann auch durch die Zeitung schön arbeiten kannst. Die Bilder werden in Schwarz-Weiß angezeigt. Ja. Sie werden also auch angezahlt. Also es ist ein sehr ich sehe auch, also die Auflösung ist auch gut. Genau, also die zum Beispiel das Cover, du hast jetzt ja Harry Potter und der Stein der Weisen drauf. Also das Cover ist halt, das erkennt man hier auch ganz gut drauf. Ist halt schwarz-weiß, ja. Ne? Aber man erkennt so die Schachfiguren. Und vor allem, dieses E-Paper-Ding ist richtig geil für die Augen. Es ist kein Display, was irgendwie nach ein paar Stunden irgendwie wehtut. Sondern das Ding kannst du probieren, auch 8 Stunden durchlesen. Mhm. Weil es einfach wie Papier ist. Ich finde es angenehm. Aber ich bin halt nur überlegen, ob ich werde wahrscheinlich das Süddeutsche Probeabo jetzt kündigen, weil mir einfach die Zeit fehlt. Also ich habe gemerkt, so für eine Süddeutsche Zeitung brauchst du halt die Stunde Zeit, die du pro Tag investieren musst. Was ich sehr schade finde, ich nicht habe, aber das wäre so, was mir. Aber das ist halt, und ich lese, werde jetzt Bücher lesen. Ja, sonst hol dir eine Wochenzeitung oder so. Ja. Was ich jetzt demnächst noch anfangen werde, ist mir halt so längere Artikel aufs Kindle zuschicken. Es gibt halt für den Browser so einen Kindle-Button oder per E-Mail kann ich mir Dokumente zuschicken und die sind auf meinem Kindle automatisch drauf. Wie mache ich den hier aus? Unten ist ein Knopf. Ach da. Ja. Und dann siehst du, was cool ist, dann bleibt er halt so stehen. Hast du drauf gedrückt? Nee. Ja. Wieso ist der jetzt noch beleuchtet? Weiß ich nicht, aber es sieht so komisch aus. Hä, das ist jetzt aber komisch. Normalerweise sollte der jetzt nicht beleuchtet sein. Ach, das ist ein Pinsel. Ja, aber wieso ist denn jetzt beleuchtet? Jetzt hat er es erwischt. Aber siehst du, und jetzt sieht er plötzlich aus wie so ein Fake, kennst du bei Ikea? Ja, wie so ein Dummy, ne? Genau, wie so ein Dummy. Das ist ja witzig. Ja. Was hat der jetzt gekostet? 99 Euro als Prime-Kunde. Okay, alles klar. Normaler 129. Ja. Ich habe ja überlegt, muss mal kurz einzuwerfen, ich würde ja eigentlich gerne ein iPad haben. Ja. Und wir werden uns auch irgendwie eins holen jetzt mal. Das steht jetzt mal an, wenn das neue dann rauskommt. Irgendwann wird das mal geshoppt. Und dann ist ja immer die Frage, was kauft man sich denn da? Und wie groß? Ja. Und will man das auch mit 3G haben? Oder also mit SIM-Card-Slot haben oder nicht? Und mein Argument war eigentlich immer, also die Frau sagt eigentlich immer, nee, das brauchen wir doch nicht, so ein Quatsch, wir sind doch eh immer im WLAN und das ist ja Unsinn. Aber mein Argument war immer zu sagen, naja, dann haben wir halt ein anständiges, etwas größeres Gerät, was hier Netlock-frei ist und da können wir halt im Ausland irgendeine x-beliebige SIM-Karte kaufen und können halt dann, wenn wir im Ausland Urlaub machen, halt surfen. Ja. So. Und halt das erledigen, was man so macht. So ein bisschen Twitter, ein bisschen E-Mail, ein bisschen durch die Gegend gucken, was passiert so in Deutschland und so. Eine andere Idee, die mir jetzt gekommen ist, als der Kindle Fire, der neue, dann angeboten wurde. Jetzt. Ja, der wird jetzt auch, ist auch jetzt neu gestartet, vor 2 Tagen. Genau, und da wurde der alte Kindle Fire ja verramscht, in Anführungsstrichen, ja. Also für ein bisschen weniger dann verkauft. Was, glaube ich, auch gar nicht so unklug wäre, ist, sich einfach lieber ein größeres iPad zu kaufen, dafür auf die 3G-Funktion zu verzichten und dann für Surfen im Ausland einfach so ein Kindle Fire HD zu kaufen, weil so teuer sind die ja gar nicht. Was kosten die? 190, 200, irgendwie sowas? Nee, die kriegst du für 100. Warte, muss mal gucken. Hier. Ist das neue Modell auch? Ich meine, es war jetzt hier irgendwie was für 100. Der Preisunterschied zum Kindle Paperwhite liegt irgendwie bei 50 Euro oder so nur. Genau. Der Kindle Fire HD 129. Ja. Und der Kindle Fire HDX, also das Topmodell, ab 229. Ja, okay. Aber 129 Euro ist quasi das, was du hier für den Paperwhite zahlst. Ja, aber der HDX hat nochmal eine höhere Auflösung. Oder? Ja, genau. Ja, genau. Aber das wär halt schon geil, weil das ist echt eine schöne hohe Auflösung. Ist nur die Frage, wie denn so Webseiten und so angezeigt werden, wie schön man da auch lesen kann. Das einzige Problem mit so Kindle Fire ist halt einfach ein Betriebssystem. Das ist halt so ein Amazon Closed Shop Ding. Ja, aber das interessiert mich ja sozusagen gar nicht, weil ich will ja, ein Browser ist da ja drauf. Das heißt, ich will auf Spon und auf Faznet und auf Bild.de meinetwegen. Ja, aber ist das für einmal im Jahr Urlaub wirklich sinnvoll? Du beschreibst halt diesen Case. Ja. Also ich glaube, sinnvoller wäre es tatsächlich zu investieren, man kauft sich ein iPad, das man zu Hause ohne 3G oder ohne LTE nutzt und lieber kauft man sich irgendwie so einen LTE-Mini-Router. Und den kann man im Ausland betreiben. Vor allem kann man dann daran wie seine Handys ranklemmen und stimmt, das ist auch nicht so dumm. Zeug. Der ist universeller, bedienbarer. Auch gar nicht dumm. Was muss ich denn dafür hinlegen? Ich weiß nicht, aber selbst das ist dann irgendwie so in diesem 100-Euro-Bereich maximal. Ja, stimmt. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. So ein LTE-Router. Super Idee. So ein mobiler LTE-Router. So wäre jetzt mein Vorschlag. Vor allem kannst du das dann halt auch. Du weißt ja nicht, was du in zwei Jahren angerätst. Gibt's da schöne Sachen? Also so gut konfigurierbare Sachen auch, weil man muss ja immer ein bisschen aufpassen. Gerade wenn man ins Ausland geht, dann muss man ja teilweise irgendwie diese ganzen. Wie heißen die denn noch? Sieht so aus. Also es gibt hier tatsächlich ein Portable 3G, 4G WLAN-Router für 30 Euro von TP-Link. Und es gibt natürlich von so ein 190-Euro-Ding. Also ich sehe hier drei Dinger jetzt aktuell. Müsste man wahrscheinlich ein bisschen stärker recherchieren, ein bisschen tiefer. Ja, aber ist auch. Achso, ich habe jetzt hier in der falschen Kategorie gesucht, aber okay. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Ja, man muss ja teilweise von den hier Mobilfunkanbietern, die wie heißt denn das? Dinger draufspielen. Du weißt, was ich sagen will, ne? Hallo? Weiß ich nicht. Sag mal, verdammt, wie heißt das denn noch? Du meinst, du meinst den APN und so Zeug. Ja, ja. Ich glaube, das kriegst du von der SIM-Karte mittlerweile automatisch. Ist das wirklich so? Ja. Also zumindest jetzt bei meinen modernen Handys, die ich so hatte, war es immer automatisch. Oder spätestens kam eine SMS vom Netzanbieter, die das dann automatisch eingespielt hat. Mhm. Aber also das ist okay, jetzt 30 Euro für einen tragbaren 3G-Router. Und das ist angenehm. Ja, ich weiß natürlich nicht, was der aushält. Naja, okay, da kann man. Oh, Verzeihung, ich bin zu weit weg von der Mute-Taste und deshalb bin ich jetzt die ganze Zeit am Aufstoßen und Ruckeln. Da kann man dann ja nochmal schauen. Und wenn jemand irgendwie Empfehlungen hat, gerne in die Kommentare damit. Das ist natürlich eine Idee, auf die bin ich noch gar nicht gekommen. Das ist ja eigentlich ganz schlau. Ja, mal gucken. Gut, Also ich kann den Kindle Paperwhite sehr empfehlen. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich mir nicht einen zulege. Einziges Problem ist tatsächlich, dass so die Bücher, die ich gerne lesen würde, sehr selten als E-Books vorhanden sind. Ich habe das auch schon überlegt, aber das Problem ist irgendwie, ich lese halt so wenig, dass ich halt Angst habe, dass sich das dann nicht lohnt. Ja, aber diesen Kindle Paperwhite, den schaffst du dir jetzt, der wird problemlos ein paar Jahre halten. Der wird auch in 5 Jahren noch gut sein. Ja, nee, das ist schon klar. Also ich halte das nicht für eine verlorene, für zu viel Geld ausgegeben, weil ich es nicht nehme, sondern einfach nur, dass es dann halt rumliegt. Das finde ich halt irgendwie zu schade, weil. Also ich habe jetzt gemerkt, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt würde. Ich kann mir halt ein Kindle Paperwhite kaufen oder irgendwie 13 Bücher, die rumliegen. Ja, okay. So, dann habe ich halt lieber 13 Bücher, die rumliegen. Ja, aber ich glaube, das muss ich jetzt verstehen. Ich habe jetzt, war jetzt. Einfach ein paar Tage weg und war nicht in Berlin und da habe ich einfach gleich zwei Bücher einfach weggelesen. Ja. Das war sehr angenehm. Dafür hat sich schon allein gelohnt. Ja. Und mal schauen, was hier gibt. Einziges Problem ist halt, dass so ein paar linke Bücher, so sehr viele linke Verlage, aber immer noch nicht in die Puschen kommen mit ihren E-Books. Ja. Naja. So linke Technologiefeindlichkeit, oder? Genau. Jedenfalls. Ist ja bekannt. Genau, wenn wir schon bei links sind, kommen wir mal zum Fake-Kommunismus. Und zwar, ich möchte gerne das Spiel Papers, Please vorstellen noch. Ja. Und zwar ein Dystopian Document Thriller, also ein Spiel, das aber weniger ein Spiel ist, als eher ein so ein wirklich ein Dokumentation. Es ist so ein sehr interessantes Ding. Was ist das Konzept? Du gewinnst in, du lebst in einem im Realsozialismus in irgendeinem Ostblockstaat. Und du hast in der November, in der Oktober-Arbeitslotterie einen Job gewonnen. Und zwar an der Grenzstelle. Und dein Land hat sich entschieden, wir lockern ein bisschen unsere Grenzbestimmungen. Du darfst jetzt an der Grenze Pässe kontrollieren. Problem ist aber, das Land ändert jeden Tag seine Regeln. Und du musst aufpassen, dass nur die reingehen, die auch rein sollen. Das heißt, du musst auch Leute ablehnen, die... Und das Besondere daran ist noch, die Besonderheit ist, du musst arbeiten quasi und du musst versuchen, deine Familie noch gleichzeitig am Leben zu halten. Das heißt, du kannst natürlich der Frau, die dich anbettelt, ins Sand reingelassen zu werden, weil ihr Mann da schon ist oder weil sie um ihr Leben flüchtet oder tralala, annehmen, aber dafür eine Strafe kassieren und dafür die Medikamente für deine Familie nicht kaufen können. Das heißt, du musst dich quasi für dich oder ja. Das ist ja entscheiden, ja. Ja. Okay, ich verstehe. Interessant. Das ist schon ein sehr krasses Spiel. Ich habe es eine Stunde lang gespielt und war danach sehr, sehr, sehr krass. Also einerseits ist es so meine Vorliebe für Bürokratie da irgendwie sich sehr beglückt gefühlt hat. So Pässe stempeln, kontrollieren. Weil du machst, also der Hauptjob ist tatsächlich, du sitzt in dieser Kabine und du kontrollierst einfach. Du kriegst dann den Pass und dann die Arbeitsgenehmigung oder die Einreiseerlaubnis und musst gucken, ob die valide ist. Ja. Du hast so Regeln, du musst gucken, du kannst so ein Prüfwerkzeug haben, du stellst auch manchmal Fragen, du kannst Fingerabdrücke einholen, du kannst aber auch Leute tatsächlich zum Verhör abschieben lassen, wenn sie Müll bauen. Das klingt nach einem Spiel für mich. Und es ist sehr krass. Es kostet, jetzt war es bei Steam irgendwie reduziert, da habe ich gerade zugegriffen, aber so kostet es, aktuell kostet es auch so einfach nur 9 Euro. Ist sehr pixelig, aber sehr schön. Gibt es ja. Nur für Windows. Man kann es auch im Humble Store kaufen, habe ich gesehen. Ne? Genau. Ja. Ist vielleicht auch eine, wenn man jetzt Valve nicht unbedingt nochmal das Geld hinterherwerfen will. Auch vielleicht eine Möglichkeit. Aber es ist ein sehr, sehr. Es ist schon ein krasses Spiel. Es ist halt ein Spiel, das extrem nachdenklich macht. Also, es ist also jetzt kein Fun-Spiel, um es mal so zu sagen. Ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich auch noch was für einen Konsum habe. Ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Okay. Ist es höchstens nochmal darauf hinzuweisen, dass es ein neues Humble Bundle gibt. Aber das gibt es halt auch ständig, oder? Ja, ja, aber das macht ja nichts. Da ist aber Worms drin. Das fand ich ganz cool. Ach, ernsthaft? Ja, ja. Ich wollte immer Worms mir kaufen und spielen, aber habe nie die Gelegenheit in den letzten 10 Jahren gehabt. Dann jetzt hier. Komm, zahl, Humble, was du Humble willst. Humble Bundle. Bundle, genau. Sag mal, jetzt reicht's aber hier. Gut, dass man das über dein Mikro noch alles hört. Ja, aber das ist doch fürs Android nur, oder? Nee, das ist auch für Windows. Worms Reloaded! Windows, Mac, Linux, alles. Wie geil, das kaufe ich direkt. Worms Reloaded. Wo ist der Durchschnitt gerade? Aktuell ist es jetzt bei. Wo steht das denn hier? Hier unten. Und zwar ist aktuell der Durchschnitt bei. Wo steht denn das denn hier aktuell? Na, da ist immer der Durchschnitt. Wenn du halt mehr als den Durchschnitt zahlst, dann kriegst du halt nochmal Extras. Ich glaube, das gibt es aktuell nicht. Achso, pay more, wenn 6,50. 6,15. Ja. Dollar, oder? Genau, Dollar. Ja. Ja, aber 7, also 6 Dollar sind 4 Euro. Ja, ja. Und du kriegst halt einige Soundtracks dazu. Genau. Ja, wenn du halt, das sind unten immer die Bonus. Ach genau, und wenn ich 6,50 mehr bezahle. Wenn du mehr als den Durchschnitt bezahlst. Kriegst du noch die für die Bonus-Dinger freigeschaltet, genau, die du nicht. Und das kann auch immer noch sein, dass da noch ein Bonus-Item hinterherkommt. Ah, okay. Auch aus die muss man mittlerweile einen Dollar mehr bezahlen. Achso, das wusste ich gar nicht. Ich habe das immer direkt runtergeladen. Aber Steam ist von daher nicht doof, weil das halt bei Steam abgespeichert ist, ne? Ja. Und du es halt immer wieder runterladen kannst. Genau. Deshalb ist es nicht so dumm. Naja, egal. Ja, aber selbst irgendwie jetzt 7 Dollar hier zu investieren, ist ja, ja 5 wir Euro. Wir sind aber schon längst beim letzten Punkt angekommen. Ach ja, genau. Du hast noch so ein paar kleine Nachrichten aufgeschrieben. Ja, die ich mal schnell abdrücke. Ich habe das mal so gelassen. Ich hatte noch irgendwie zwei Dinge, die ich erwähnen wollte, aber das ist eh schon so viel. Und wir hatten uns ja auf eine kleine gewisse, auf eine gewisse Verschlankung geeinigt. Wir haben aber sehr viel über die Große Koalition geredet. Das fand ich immer wichtig. Ja, ja, das war auch wichtig. Klar. Jedenfalls, in der Ukraine, weil wir schon keine Bahnfragen hatten, muss ich trotzdem irgendwie was Bahntechnisches unterbringen. Ja. Und zwar habe ich direkt den Vorschlag für den Darwin Award. Also sie haben es leider überlebt, deswegen kriegen sie jetzt den Darwin Award nicht. Nee, sie ist doch gestorben. Ja, aber er nicht. Er noch. Er kann sich ja noch vermehren. Das ist damit die Bedingung ist ausgeschlossen. Er kann sich. Hä? Nein, du kannst den Darwin Award nur gewinnen, wenn du quasi dich nicht mehr vermehren kannst. Das heißt, wenn du bei dem Versuch, beim was Dummes unfruchtbar wirst und keine Kinder hattest, dann bist du legitimiert. Ja, aber die Frau kann dir doch noch gewinnen. Ja, aber der Kerl ist immer noch da. Das ist dann verloren. Ja, okay, ja, nee, vielleicht. Die Frau kann ja, ihn gewinnen. Ja, okay, stimmt, ja. Okay, ja. Ja. Jedenfalls, was ist passiert? Sie hatten Sex auf einem Bahnübergang. Und zwar sagte der Mann, dass sie auf dem Heimweg am frühen Morgen einen speziellen Kick gesucht haben und dann halt direkt auf dem Bahnübergang gemacht haben. Ja, und das war irgendwie ein bisschen unklug, weil sie ist ums Leben gekommen und er hatte irgendwie halt die Beine verloren, ne? Genau. Ja. Ja. So ist es halt. Ist jetzt auch nicht sonderlich lustig, aber ach, ja. Wir dachten, wir erwähnen es mal. Genau. Was Lustigeres ist dann schon die Nummer aus Hameln-Pyrmont. Genau, weil da ist nämlich Chuck Bartels neuer Landrat. Das ist jetzt nicht so das Lustige. Nicht? Viel lustiger ist, wer sein Gegenkandidat war. Und zwar unser aller Liebling, das Arschloch, Uwe Schönemann. Wie nannte ihn das, die Taz, das dumme Arschloch? Nee. Die Taz hatte so einen schönen Begriff für ihn. Warte mal, weiß ich nicht. Taz, Schönemann. Die dumme Sau oder so? Uwe Schönemann war nicht nur dumm, er war noch stolz darauf. Ja. Genau deshalb war er der beste Innenminister der Welt. Tschüss, Kotzbrocken. Kotzbrocken, ja, ja. Ach ja, genau. Und er hat, nachdem er den Innenministerposten verloren hat, unser Landtagsmandat, hat er es probiert, in Hameln-Pyrmont Landrat zu werden. Dort wurde er außerordentlich gewählt, weil der vorige Landrat erschossen worden ist. Ja. Zusammenhänge, ja. Ja, irgend so ein bekloppter Waffennah ist da genau. Ein bisschen ausgerastet und richtig. Hat. Ja, also ich glaube, da kann Cornelis was zu erzählen, oder? Hat der uns das nicht mal ein bisschen aufgedröselt? Nee, wer war das denn noch? Wer hat das denn nochmal? Ah, ich weiß nicht. War Cornelis das nicht? Irgendjemand hat mir das mal genauer erklärt. Jedenfalls gab es eine Wahl und Uwe Schönemann hat jetzt in der Stichwahl verloren. Und jetzt Entschuldigung, ich mache hier gerade Geräusche, weil ich mein Bein ausstrecke. Jedenfalls ist halt Uwe Schönemann jetzt endgültig politisch gestorben. Der ist jetzt durch. Ja. Wer nicht mal bei einer publiken Landratswahl gewinnen kann, ist durch. Das ist die Freude des Tages. Also Uwe Schönemann, also das Arschloch vom Dienst, ist weg. Ja, genau. Wo wir gerade bei Entschuldigung. Wo wir gerade bei der Polizei sind, Dennis. So, Polizei hat ja auch, die fahren ja auch mit Autos rum. Ja. Ne? Was ist passiert? Und zwar ist im September in Erfurt gab es einen Brandanschlag auf 15 Polizeiautos. Die standen da auf einem Autohof. Linksextremisten waren das, von der Linkspartei bestimmt. Nein, es waren die Mitarbeiter. Und von der grünen Jugend. Mitarbeiter vom Landesrechnungshof Thüringen. Ja, natürlich. Also natürlich ist das Bekennerschreiben, weiß man nicht, ob es echt ist. Aber ich finde, das Bekennerschreiben ist lustig in der Nummer. Also es bekennen sich halt nicht einzelne, nicht namentlich genannte Mitarbeiter vom Landesrechnungshof Thüringen zu der Nummer und zwar, weshalb sie diese Autos angezündet haben, wollten oder haben oder haben gehabt haben, getan, tun, war, ja, dass sie mit der Verfahrensvergabe nicht zufrieden waren. Dass es einfach eine Mauschelei war. Und da einfach und sie als Landesrechnungshof normalerweise ja keine Macht haben und jetzt einfach mal zeigen wollten, wie es geht. Und weil wir oberste Steuerhüter sind, zünden wir jetzt dieses von Steuern gekaufte Auto an. Ja. Ja. Ich habe ja. Vor allem von den zuständigen Beschaffern erwarten wir einen gewissenhaften Umgang beim Neukauf von Polizeifahrzeugen. Abteilung bürgerlicher Ungehorsam im THR. Ja. Wie schön. Ich habe ja so eine kleine Tochter, ne? Und das ist ja ganz in ist ja die frühestmögliche, brutalstmögliche Förderung dieser Kleinen. Und deshalb geht man auch zu so Bespaßungskursen hin, die dann angeblich irgendwelche Vorteile bringen, von denen keiner weiß. Geht auch mit dir schwimmen? Nee, schwimmen waren wir noch nicht, können wir auch mal machen. Nein, es gibt so, so Tanzen, also nicht Tanzen, aber so Gesang, ja, und Klatschen und Beisammensein. Um so mit dem Gesingen, mit dem Singen auch mal überzuleiten aufs Nächste. Denn Singen ist ja auch wohl in Ostdeutschland, zumindest was die Partei Die Linke angeht, so, so schön. Und zwar geht es um das, wie die Welt es schön bezeichnet hat, das geheime Hassliederbuch der Ostlinken. Worum es geht, scheinbar eine Gruppe von Bartsch-Fans, also von Dietmar Bartsch, der ehemalige Bundesgeschäftsführer der Linken und mittlerweile Vize-Fraktionschef, die haben ganz viele lustige Lieder auf Bartsch umgetextet und ein Liederbuch draus gemacht. Also zum Beispiel mal gucken, was haben wir denn hier Lustiges? Zu dem Lied Ich will Spaß, getextet Ich will Bartsch. Ich zieh die Kipping aus dem Verkehr. Ich jag den Van Aken von mir. Ich will Bartsch, Dietmar Bartsch. Dietmar Bartsch, so schön. Und natürlich so Bruttosozialprodukt. Jetzt wird der Kipping in die Suppe gespuckt. Hm, sehr kreativ. Lustig. Ja. Und ich finde diesen, und vor allem finde ich diese Empörung dieses Weltartikels auch noch auf einer schönen Ebene so. Ja, ist auf jeden Fall einer der schöneren Weltartikel. Ja. Ja. Kommen wir noch zu einer, ist das eigentlich eine traurige Nachricht oder eher was Aufmunterndes? Was Aufmunterndes, oder? Also zum Abschluss kann man eigentlich sagen, so die Zahl des Tages oder des Jahres ist 7,16% derjenigen, die 2009 noch CDU/CSU gewählt haben, haben die Bundestagswahl 2013 nicht mehr erlebt. Ich finde, das muss man gar nicht mehr kommentieren. Das spricht schon für sich. Folgt uns auf Flatter, folgt uns auf Twitter. Auf Flatter kann man uns auch folgen. Ja. Wenn man will. Aber ich ganz verstehe, weshalb man es macht. Ja, soll. Es ist auch nicht so sinnig, weil. Ja. Ja. Jedenfalls folgt uns auf Twitter, ADN und auf Facebook und flattert uns ganz großzügig. Wir haben demnächst Geburtstag. Ja, wir werden 2 Jahre alt. Da können wir auch mal was springen lassen. Ja. Nee, wir müssen ernsthaft, also ihr merkt ja schon, wir haben es am Anfang der Sendung erwähnt, dass das Mischpult gibt den Geist auf. Wir werden in nächster Zeit, was heißt wir müssen, aber wir werden in nächster Zeit hier ein bisschen in Technik aufstocken. Wenn ihr euch daran beteiligen wollt, durch so einen kleinen Flatterkick, wäre das ganz nett. Ihr seid natürlich zu nichts gezwungen, das ist ja alles kostenlos und wir wollen auch gar keinen moralischen Druck aufbauen. Aber aus einer staatsrechtlichen Verpflichtung. aus einer staatspolitischen Verpflichtung, genau. Nee, also ernsthaft, müsst ihr natürlich nicht, aber das, wenn ihr wollt. Wenn ihr es hier gut findet, dann. Genau, macht einfach so. Ja. Und wenn nicht, dann lasst es halt sein und ratet allen anderen ab. Und wir freuen uns auch über Kommentare, die uns dankend unterstützen. Ja, genau, Kommentare sind auch immer gut. Geschenke jeglicher Art auch. Und am Ende weise ich nochmal darauf hin, ich gehe mit Dennis ins Stadion, ja, und eventuell, also die Chance ist. Bestimmt noch ein Mini an, oder? Ist nicht so gering, könnte sein. Die Chance ist wirklich nicht so gering, dass wir noch eine Karte über haben. Wenn jemand Lust hat, mit uns beiden mal einen Tag beim Fußball zu verbringen in Berlin, also es macht natürlich schon Sinn, wenn diejenige Person irgendwie in Berlin oder in der Nähe Berlins wohnt oder irgendwie sich hier meinetwegen auch einen Tag einmieten will, ist mir auch also im Hotel. Macht wegen uns keine Umstände. Sagen wir. Aber wenn noch jemand Lust hat, sozusagen, gebt einfach Bescheid, wenn die Karte dann überbleibt, das wird hoffentlich zur nächsten Sendung können wir das schon sozusagen bekannt geben. Dann sind wir gerne bereit, die einem von euch oder einer von euch zu überlassen. Und dann gehen wir schön ins Stadion, trinken ein bisschen Bier, essen Wurst und machen uns dann einen schönen Tag. Ja. Und bis dahin hören wir uns. Moment. So schnell nicht. Ich dachte, jetzt kommt noch was von dir, weil jetzt muss ich hier umspringen. So. Nee, ich wollte schon Tschüss sagen. Ja, ja, ich hab's gemerkt. So. Hattest du dein Bier gerade in der Hand? Ich hatte mein Bier gerade in der Hand, ja, das ist nicht so förderlich. Dann. Bis in einer Woche. Doch, länger, ja genau, bis in einer Woche. Doch länger geworden, als ich gedacht habe. Aber große Koalition ist halt auch viel zu erzählen. Ja. Genau, jetzt immer wöchentlich, Freitagsabend so um 20 Uhr. Man weiß nicht so genau, wann. Genau. Also für die Live-Hörer. Ja. Für die Zuhörer des zeitsouveränen Hörens, wenn ihr wollt. Genau. Bis dahin ein wunderschönes Wochenende oder irgendwie sonst Woche oder wann auch immer ihr das. Gute Nacht, gute Morgen und guten Nachmittag. Ciao.